Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es ums Internet, genau genommen um das, was jenseits des Providers passiert, also um den Internet Backbone und um die Aufgaben und Tätigkeiten des DKIGs, dem deutschen Internet Exchange. Unterhalten habe ich mich dazu mit Arnold Nipper, der ist CTO beim DKIGs und abgesehen davon auch schon seit Beginn des Internets in Deutschland mit dabei. Hätten da sicher auch noch 3 Stunden über die Historie und die Geschichte des Internet reden können, haben wir nicht gemacht. Stattdessen haben wir uns fokussiert auf ja, die Dinge, die vielleicht nicht jeder kennt. Also ich meine, diese ganze IP- und Adress- und Protokollgeschichte, die gehe ich mal davon aus, dass 80% von euch das soweit kennen. Wir haben es kurz wiederholt. Aber ja, es geht tatsächlich um die Dinge, die ich zumindest nicht gewusst habe. Und ich nehme mich ja immer als Maßstab für die Fragen. Ja, die Fragen kamen auch zum Teil noch von Timo Böwing. Ich hatte da ja aufgerufen, da kam dieses Mal nicht so viel. Also entweder interessiert euch das Thema nicht oder oder ihr wisst schon genug und euch sind keine Fragen eingefallen. Naja, ihr könnt euch ja hinterher melden mit den üblichen Kanälen und Bescheid geben. Wir haben uns am Frankfurter Flughafen getroffen, deshalb gibt es auch ein paar Hintergrundgeräusche. Freundlicherweise ist Arnold Nipper da hergekommen. Ich bin da gerade angekommen aus Spanien von einer Konferenz, auf der ich beruflich war. Und ich bin dann von da aus weitergereist zu Plasse und Teurer und dann nach Wiesbaden zu Bernd Ullmann, um dann die Episoden über Gleisbau und Analogcomputer aufzunehmen. Die kommen dann als nächstes. Wahrscheinlich zuerst die über Analogcomputer und dann die zum Thema Gleisbau. Gut, so viel der Einleitung. Wie immer starten wir mit der Vorstellung unseres Gasts. Ja, ich bin Arnold Nipper. Ich bin der CEO vom DKIGs. Ich habe damals vor jetzt knapp 20 Jahren den DKIGs auch mitgegründet. Viele werden sich fragen, was der DKIGs ist. Es ist ein sogenannter Internet-Austauschpunkt. Ein Internet-Austauschpunkt ist eine Infrastruktur, eine technische Einheit, kann man sagen, wo viele Internet-Service-Provider, nenne ich das mal so im weitesten Sinne, zusammenkommen. Man kann das vergleichen wie hier mit dem Flughafen, wo auch viele Fluggesellschaften zusammenkommen, um ihre Passagiere abzuliefern, die dann von einem Flugzeug ins andere umsteigen können. Und so ist es eben auch ein Internet-Austauschpunkt. Da steigen dann eben nicht die Passagiere um, sondern die Datenpakete von dem Netz eines Providers eben in das Netz eines anderen Providers. Okay, wir werden natürlich da noch im Detail drüber reden später. Ich denke, als kurze Vorstellung reicht es an der Stelle. Es beantwortet auch die Frage, ob man es KIGs oder ZIGs ausspricht. Haben KIGs, Sie jetzt beschlossen? Ja. Gut, wunderbar. Ja. Gut, ich denke, also Thema der Episode ist ja im Prinzip der Internet Backbone. Also ich habe das mal so beschrieben als all das, was nach dem Provider passiert. Das weiß ja im Prinzip jeder, der Internet nutzt, dass er sich irgendwie einwählt per DSL oder per Kabel oder sonst was. Und das kommt bei einem Provider raus und danach ist dann das Internet. Und naja, der Provider ist ja auch schon Teil des Internets. Ja, natürlich. Im Prinzip ist ja alles Teil des Internets. Ja. Aber dahinter ist dann sozusagen, keine Ahnung, also da ist dann so ein bisschen unklarer, was da passiert, denke ich mal. Also unterstelle ich jetzt mal. Ja. Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Was wir, glaube ich, voraussetzen sollen und daher nur kurz wiederholen, sind so diese absoluten Grundlagen, also Paketorientierung, TCP/IP. Weil wenn wir das jetzt auch noch alles erklären, sitzen wir hier morgen früh noch. Und ich habe ja nur, wie gesagt, 6 Stunden auf mein Gerät. Aber wiederholen sollten wir es trotzdem. Ja. Wollen Sie da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben und ich hake danach, wenn irgendwas fehlt? Das kann ich gerne mal versuchen jetzt zu erklären, was das Besondere eben an IP ist, am Internet. Landläufig wird man das vielleicht nicht so wissen, aber wenn man so ein klassisches Telefongespräch geführt hat, da macht man am Anfang den Rufaufbau, man wählt eine Nummer. Und indem man eine Nummer wählt, wird eben wirklich eine mehr oder weniger feste Leitung von dem einen Anschluss zu dem anderen Anschluss aufgebaut. Da wird also eine permanente Verbindung aufgebaut. Ja. Es wird ein Sprachkanal wird reserviert, es wird Bandbreite reserviert und über diese reservierte Leitung wird dann das Gespräch übertragen. Und man hat während der ganzen Zeit, hat man eben diesen reservierten Kanal dann auch für sich ausschließlich zur Verfügung. Und beim Internet funktioniert es anders. Und zwar wird jede Informationseinheit wird in kleinere Stücke zerlegt. Man kann es hier wieder, kann man vielleicht das Analogon wählen, dass man einen längeren Text übertragen möchte und man schreibt ihn als Brief. Und diesen Brief schreibt man und den kann man dann nicht einfach irgendwo hinschmeißen oder einwerfen, sondern man muss ihn in einen Umschlag packen. Ja, man muss auf den Umschlag muss man insbesondere den, was ganz wichtig ist, den Empfänger draufschreiben, ja. Was weniger wichtig ist, den Absender. Aber wenn man eine Antwort erhalten will, dann ist es auch wichtig, dass man den Absender draufschreibt. Und das kennzeichnet eigentlich das IP-Paket auch, dass man Informationen in kleine Teile unterteilt. Da ist die Empfängeradresse drauf, da ist die Absenderadresse drauf und der Inhalt. Und dieser Inhalt wird dann asynchron, unabhängig voneinander, der Inhalt über verschiedene Wege im Internet dann übertragen. Und auf der Empfängerseite zusätzlich wird eben jedes Datenpaket auch nummeriert noch, sodass man dann auf der Empfängerseite dann auch weiß, in welcher Reihenfolge man diese Informationen dann wieder zusammensetzen muss. Weil sie ja eben unterschiedlich ankommen können, weil sie unterschiedliche Routen nehmen. Weil sie unterschiedlich ankommen können, sie können sich insbesondere eben auch überholen. Ja, genau. Sodass man nicht davon ausgehen kann, dass die Reihenfolge, in der die Pakete dann ankommen, auch die Reihenfolge ist, in der sie dann abgeschickt wurden. Ja. Das heißt, IP ist die Basis des Ganzen. Im Prinzip sind es einfach Pakete mit einer bestimmten Größe. Die Zahlen brauchen wir jetzt nicht alle nennen, das ist nicht wirklich interessant. Und die haben eine Empfänger- und eine Absenderadresse. Und die Infrastruktur des Netzes, über die wir dann gleich reden, transportiert das Ganze. Genau. Und da oben drauf gibt es dann natürlich weitere Protokolle. Sie haben gerade gesagt, das Internet ist paketorientiert und damit verbindungslos. Und jetzt werden ja durch TCP die Verbindungen quasi wieder hinzu emuliert. Ja. Weil TCP ja ein verbindungsorientiertes Protokoll ist. Genau. Bedeutet? Das bedeutet, dass man darüber dann wirklich dann auch wieder eine Ende-Ende-Verbindung aufsetzt. Deswegen ist es eben wichtig auch, dass das IP-Paket nicht nur die Empfängeradresse hat, sondern auch die Absenderadresse, dass man nämlich Informationen auch wieder rückwärts übertragen kann, dass man sagen kann, okay, ich habe das Paket empfangen, ich habe das Paket auch gut empfangen und so weiter und so fort, sodass man dann wirklich darüber dann auch wieder eine gesicherte Verbindung aufsetzen kann. Also da geht es dann, Sie haben vorhin gesagt, dass eine Eigenschaft von einer richtig physikalischen Verbindungsorientierung wie beim Telefonnetz eben die ist, dass es dann eine definierte Bandbreite, reservierte Bandbreite gibt. Die Verbindungsorientierung von TCP hat diese Eigenschaft ja erstmal nicht. Die hat also sie absolut nicht, verbindungsorientiert im Sinne von, es gibt ein Protokoll, das die beiden Parteien koordiniert, aber es ist trotzdem keine dedizierte Verbindung im physikalischen Sinne. Ja. Und es führt natürlich zu interessanten Herausforderungen, gerade im Bereich Netzneutralität, oder Quality of Service. Ja. Ja, okay. Dieses Weitertransportieren von IP-Paketen kann ja über mehrere Hops passieren. Da gibt es auch, glaube ich, keine allgemeingültige Begrenzung. Doch, da gibt es eine Begrenzung. Ja, der Hop-Count halt im Paket. Ja, the time to live. Genau, aber es gibt keine globale Aussage, dass ein Paket maximal über... Aha, okay. Ja. Also die time to live ist maximal, jetzt erschlagen Sie mich entweder... Ich denke, das ist 64, das ist aber 255. Also das muss ja ist ein festes Feld im IP-Paket auch. Das von daher, es könnte rein theoretisch, könnte es natürlich beliebig groß sein, wenn man noch weiter in Extended Tenant reingeht, aber es ist ein festes Feld und das ist ein fester Wert. Der wird bei jedem Durchgang durch den sogenannten Punkt, der das weiterleitet, durch so einen Router, wird er dekrementiert. Und wenn es den Wert 0 erreicht, dann geht man davon aus, dass es den Weg einfach nicht gefunden hat und dann wird es verloren, verworfen. Ja. Ja, dann sagt man, okay, das ist nicht mehr gültig, das hier wird nicht mehr weitergeleitet, das ist dann die Time to Live ist, wie man das, es hat keine Gültigkeit mehr, ja, und wird weggeworfen. Damit verhindert man eben auch, dass Pakete ewig im Netz, ja, kreisen können. Ja. Das könnte sonst passieren, ja, weil es schreibt irgendjemand eine Adresse rein, die nicht erreichbar ist, dann, ja, wird es dann ewig vielleicht dann rumkreisen. Ja. Und die TTL muss natürlich bei jedem Router, wie Sie gerade gesagt haben, dekrementiert werden. Das heißt, ja, sie muss im Paket selber drinstehen, ja, und da gibt es einen begrenzten Platz und das, genau, begrenzt halt den, ja, die Range von dem, mhm, Wert. Okay. Ja. Router haben Sie schon erwähnt, das sind, mhm, die Dinger, die irgendwo im Keller stehen und über die wird man nachher sicherlich noch ein bisschen reden, die quasi das Forwarding von IP-Paketen, ja, durchführen. Und woher wissen die, wo sie es hinschicken? Wenn ich jetzt von hier ein Paket nach irgendwo Amiland schicke, dann geht es ja durch verschiedene Zwischenstellen und, ja, und wie erreicht es sein Ziel? Die Router, die lassen sich insofern noch klassifizieren nach der Anzahl der Einträge, die sie haben. Die wirklich großen Router im Internet, die kennen praktisch die kompletten Adressen des gesamten Internets. Ah ja, okay. Ja. Okay. Die haben die komplette Tabelle drin und die wissen sozusagen, da kann irgendein beliebiges Paket ankommen und sie wissen, wo sie das hinrouten müssen. Und bis zu welcher Granularität runter? Eigentlich doch dann wieder nur bis zum Ziel-ISP, oder? Weil die... Das muss nicht notwendigerweise bis zum Ziel-ISP. Der ISP kann durchaus auch mehrere Netze im, okay, Gebrauch haben. Also das geht also nicht, ist feingranularer. Ist rein, okay, theoretisch könnte es auch runter sein bis auf eine einzelne IP-Adresse. Sofern die nicht genattet irgendwo hinter einem Router hängt, weil die ja dann gar nicht routbar ist, dann Da kommen wir dann vielleicht später, ja, nochmal drauf, was das ist. Aber im Prinzip sind, okay, über die Granularität sagt das erstmal nichts, okay, aus. Allerdings ist es so, dass man versucht, die Adressen möglichst zusammenzufassen, sodass sie nicht so viel Speicherplatz benötigen. Mhm. Ja, wir haben die IP-Adressen, die haben eben einen gewissen Adressbereich, belegen sie. Das sind eben in der Schreibweise findet man das immer jeweils zu einem Byte zusammengefasst. Das sind also 4 Byte, 32 Bit, 32 ja. Adressen gibt es im Internet. Das heißt also, die maximale Größe einer Tabelle, die könnte sein, wenn man wirklich jede einzelne Adresse adressieren müsste, müsste man 32 Einträge dann in dieser Tabelle haben. Das ist wahnsinnig groß. Ja, genau. War das eigentlich von vornherein so gedacht, dass tatsächlich jeder, sage ich mal, Backbone-Router alle Adressen kennt? Weil eigentlich würde man sich da ja auch vorstellen, dass das irgendwie hierarchisch organisiert wird. Weil, also dass der nur weiß, sozusagen, in welche Richtung er was schicken muss. Und da die wissen Router da. Früher war das ja so, da war das komplette Internet auch hierarchisch organisiert. Da konnte man nicht beliebige Topologien aufbauen. Das war schon, da gab es in den Staaten einen Backbone. Und da kannte man seine lokalen Netze kannte man noch und alles, was man nicht kannte, da gibt es einen sogenannten Default-Eintrag. Da sagt man, okay, ich kenne halt einen, da schicke ich es hin, der weiß es besser. Da habe ich dann alles hingeschickt. Und der wusste dann hoffentlich mehr und der konnte es dann wieder, hat das, was er kannte, auch wieder verteilt und das, was er nicht kannte, das musste dann weiterreichen. Bis schließlich oben musste es dann schon Router geben, die auf dem NSF-Backbone, die mussten wirklich jedes Netz dann kennen. Nicht runter bis auf einzelne IP-Ebene, aber auf sogenannte Netzgrenzen mussten die schon wissen, wo jedes Netz zu erreichen ist. Das ist heute auch noch so, dass die, das sind nicht so wahnsinnig große Anforderungen, braucht es nicht, aber diese Router, die müssen eben dann alle Netze kennen. Heute sind es circa 500.000 Einträge, die das gesamte Internet ausmachen. Da war doch kürzlich irgendwas, ne? Letztens ist genau nämlich diese Grenze erreicht worden, genau. Das waren 512.000, das genau. ist wieder so eine magische Grenze. Dann war der Speicher im Router voll, der sich genau. das Zeug gemerkt hat. Genau, ja, 512K, ja, ja. Das ist wieder so eine magische Grenze die bei einigen Cisco-Routern lief das dann über und die sind dann geplatzt und hatten dann dementsprechend Probleme. Waren bestimmte Netze nicht mehr zu erreichen. Genau, ja. Sie sagten, also der Begriff Netz ist jetzt ein paar Mal gefallen. Ja. Das Internet, das Netz, Sie meinen das anders. Also man unterteilt das Internet in nochmal Netze und Rechner. Ja. Es gibt verschiedene Netzklassen, da sollten wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, sonst macht die Aussage, glaube ich, wenig Sinn. Da kann man, da sollte man nochmal, als man das Internet erfunden hat, da wir hatten jetzt schon mehrfach von IP-Adressen auch gesprochen. Da hatte man schon gesehen, dass es Netze unterschiedlicher Größe gibt. Und als man damals anfing, hat man gedacht, naja, es reicht, wenn man sozusagen drei Klassen von Netzen einführen. Und die hat man Class A, B, C genannt. Das A war mächtig groß. So groß, dass es eigentlich keiner gebraucht hat. Das Class B, das war dann schon etwas angepasst. Das waren so ca. 65.000 einzelne Rechner, konnte man mit adressieren. Und Class C, das war dann relativ klein, zu klein. Da konnte man nämlich genau 256 Adressen mit adressieren. Und man hat relativ schnell eigentlich gemerkt, dass diese Wahl ein bisschen ungeschickt war. Ne? 256 war in vielen Fällen dann viel zu klein. Dann hat man 65.000 zugeteilt bekommen und das war dann für die meisten wieder viel zu groß. Mhm. Und deswegen ist man von dieser starren Einteilung eigentlich weg, von diesem Class Full ABC und ist zu dem Class Less gegangen. Okay. Sodass man da viel feiner einteilen könnte. Das heißt, also bei einem klassenorientierten Netz organisieren, war das ja im Prinzip so, dass die gesamte IP-Adresse unterteilt war in zwei Teile? In drei. Was ABC. Nein, ich meine, in drei Klassen. Ja. Aber die eine Adresse an sich war unterteilt in den Netzteil und den Rechnerteil. Ja. Und sozusagen die Aufteilung der gesamten Menge der Bits war ja unterschiedlich. Ne? Ja. Je nachdem. Genau, da hat man bei dem Class A hat man den Netzteil, das war das erste Byte. Und dann hat man 3 Byte zur Host-Adressierung. Genau, ja. Beim Class B hat man 2 Byte für das Netz und 2 Byte eben da auch für die Host-Adressierung. Ja. Beim Class C schließlich waren 3 Byte für das Netz und dann hat man noch 1 Byte zur Verfügung, um die Host-Adressierung zu machen. Und das ergibt sozusagen natürlich dann die Tatsache, dass es je kleiner das Netz, desto weniger Rechner da drin. Ja. Ja, klar. Und aber je mehrere von diesen Netzen gibt es. Also gibt's. Das ist einfach so eine Verschiebung. Genau. Und warum hat man das nochmal eingeführt? Welchen technischen Vorteil hatte das aus Routing-Sicht? Ich denke mal, das war der Hintergrund, dass das irgendwie... Aus Routing-Sicht nicht. Das hat man einfach, da hat man einfach gesagt, nee, das unterteile ich so in einem A, B, C, um eben dann adressieren zu können. Dann auch zu sagen, okay, ich brauche unterschiedlichen, um eben zu sagen, dieses hier, ich muss wissen, was ist lokal, was ist nicht lokal. Ah, okay. Mhm. Ja? Mhm. Und immer, wenn ich nur auf den Netzteil schaue, dann sage ich, okay, zu jeder IP-Adresse gehörte dann eben auch eine Maske, brauche ich dazu. Ja, ja. Und anhand dieser Maske weiß ich dann, ist es eine ABC. Ja. Diese Subnetzmaske, die man immer eingeben muss für die wenigen Leute, die das noch selber machen. Ja. Die gibt es heute, nach wie vor gibt es auch die Subnetzmaske, weil ich ja eben wissen muss, was ist der Hostteil und was ist der Netzteil. Das heißt, wenn Sie gerade vorhin sagten, es wird heute Classless Routing betrieben, dann heißt es nicht, dass es keine Netz-Host-Unterteilung mehr gibt, sondern nur, dass die Grenze beliebig verschiebbar ist. Ja, früher gab es die Grenze nämlich eben genau auf der Byte-Grenze. Ja, okay. Und heute ist es so, dass sie eben auf der Bit-Grenze gibt. Ne? Das heißt, ich habe nicht mehr nur 3 Klassen, sondern ich habe im Prinzip dann 32 Klassen. Die kleinste ist eben die Einzeladresse, das ist dann sogenannte Schräger 32. Schräger 32? So adressiert man das. Man sagt, okay, ich habe die Adresse und mit dem Schrägstich getrennt gebe ich hinten an, wie spezifisch das Weil ist. Weil alle 32 Bit zu der Adresse Ganz gehören. Genau. Okay. Ne? Und dann habe ich eine IP-Adresse, mache ich einen Schrägstrich und dann kommt die Netzmaske. Und wenn ich eine 32 dran habe, dann heißt es, es ist eine einzelne IP-Adresse. Okay. Ja. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schräger 31 da hinten dran mache, dann gehört zu diesem Netz genau 2 Adressen. Ja. Wenn ich einen 30 dazu habe, dann sind es 4 und so weiter und so fort. Ja. Und so kann ich eben beliebige, also nicht beliebige Größen machen, aber zu 2er-Potenz daneben. Ja, ne? Und früher konnte ich dann eben, habe ich genau einen Schräger 24 gehabt, das ist eben das Class C, dann Schräger 16, das war das Class B und Schräger 8, das war das Class A. Ja. Gibt es eigentlich, also um dieses Routing, dieses hierarchische Routing effektiv betreiben zu können, macht es ja, glaube ich, Sinn, dass die logische Struktur des Netzes zu der geografischen passt. Weil ich muss ja dann als Router trotzdem irgendwie die Pakete auf der kürzesten... Das war eigentlich nie so. War nie so? Das war nie so, ne. Okay. Das war nie so. Also früher gab es dieses hierarchische Routing Da gab es ja wirklich den Backbone, wo jedes einzelne Datenpaket, wenn es zwischen zwei Netzen hin wollte, streng genommen immer über den NSF-Backbone ging. NSF ist die National Science Foundation, das ist das US-amerikanische Forschungsnetz, war das. Ja. Das hatte zum Beispiel dann auch zur Folge, als ich 89 dann anfing, 89, 90, dann gab es eben auch neben dem X-Link, wo ich damals beschäftigt war, auch das Eunet in Deutschland. Das waren die beiden ersten kommerziellen Provider auch. Wenn eben von unserem Kunde ein Datenpaket zu einem Kunden von Eunet wollte, dann ging das zweimal über den Teich, nämlich einmal, um zum Backbone hinzukommen und dann nochmal wieder runter, um dann zu Eunet hinzukommen. Ja. Obwohl unter Umständen beide Kunden vielleicht in Stuttgart waren. Ja. Okay. IP haben wir besprochen, Klassen haben wir besprochen, Router haben wir grob besprochen, Routing-Tabellen haben wir erwähnt. Es gibt sicherlich noch mindestens zwei Protokolle, die relevant sind. Das eine ist DNS, das Domain-Namen auf Adressen auflöst. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da viel dazu zu sagen? Klar, ich meine, man kann das Protokoll im Detail beschreiben, aber vom Prinzip her? Ja, vom Prinzip her ist es so, die ein Rechner, der mag lieber zahlen, während ein Mensch sich viel besser eben Namen merken kann. Und deswegen ist man relativ früh dazu übergegangen, eben den Rechner Namen zu geben. Und man hat um da auch Struktur reinzubringen, wirkliche Struktur, anders eben wie beim Routing, hat man das Domain Name System erfunden. Das ist hierarchisch baumartig strukturiert, und wenn man so eine Domain liest, dann muss man das anders, als wir es machen, von links nach rechts zu lesen, muss man es von rechts nach links lesen. Also ganz rechts steht das sozusagen das höherwertigste, das ist in Deutschland ist es meist dieses .de, was eben für Deutschland steht, und darunter dann, wenn man dann weiter nach links hin liest, kommen dann irgendwelche Namen, zum Beispiel TU-Berlin oder zum Beispiel, ich habe meine eigene Domain, die heißt Nipper und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und was das DNS eben macht, ist, man weist einem Rechner einen Namen zu, und das DNS sorgt eben dafür, dass dieser Name dann in eine IP-Adresse übersetzt werden kann. Heute, der klassische Anwendungsfall ist heute, wenn ich eine Webseite aufrufe, dann mache ich www.spiegel.de, dann muss eben dieser Name muss dann in eine IP-Adresse aufgelöst werden. Und das macht genau das DNS-System. Und das Witzige, macht noch viele andere Sachen auch, sorgt auch dafür, dass E-Mail zum Beispiel zugestellt werden kann. Also macht nicht nur die Zuordnung von einem Domainnamen zu einer IP-Adresse, sondern sorgt auch dafür, dass man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, wo ich ja hinter dem Ad auf der rechten Seite dann auch wieder eine Domain habe, dass ich weiß, wohin muss ich diese E-Mail dann aussenden. Sind ja auch nur IP-Pakete, die E-Mail-Adresse. Ja. Insofern, und was irgendwie auch cool ist, was natürlich für uns als jemand, der sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt, irgendwie klar ist, aber was halt schon cool ist, ist, dass auch das DNS natürlich wieder auf IP basiert. Also, dass sozusagen die Systeme, die zur Funktionsweise des Internets beitragen, alle auf dem IP basieren und dass wirklich sonst nichts über dieses Netz geht und dann quasi eine Hierarchie von sich gegenseitig ergänzenden Protokollen darauf sitzt. Das ist schon irgendwie cool. Ja, eine Hierarchie ist gelayert, kann man sagen. Genau. Man könnte auch das IP gegen irgendein anderes Übertragungsprotokoll austauschen, und oben dran das Domain Name System könnte einfach 1:1 so bleiben. Ja. Man muss dann nur unten dann dementsprechend dann über das Übertragungsprotokoll dann austauschen. Ja. Was natürlich keiner macht, also will sagen, IP wird nicht getauscht, aber unterhalb von IP wird natürlich getauscht. Das stimmt ja nicht so ganz. Wenn wir von IP sprechen, dann kommen wir vielleicht später auch nochmal im Detail dazu, haben wir ja zumindest zwei Protokollversionen. Wir haben IPv4 und IPv6. Einverstanden. Und wenn ich irgendjemandem eine IPv4-Adresse vorwerfe, der eigentlich nur IPv6 versteht, dann ist es genauso, als wenn ich Deutsch mit einem Deutschen dann versuche, Englisch zu reden. Ja, okay. Also jetzt gibt es IPv6, aber früher natürlich nicht. Also die ursprüngliche Architektur war schon so, dass... Aber klar, Sie haben natürlich recht. Ja. Gerade habe ich es im Nebensatz erwähnt. Eine auch irgendwie coole Sache ist, dass sozusagen IP sozusagen als der kleinste gemeinsame Nenner dient dahingehend, dass nach oben hin alles da drauf sitzt, aber nach unten natürlich dann trotzdem wieder verschiedene physikalische Protokolle drin hängen können, weil das, was natürlich über ein Ethernet geht oder über ein DSL-Kabel, was anderes ist, als was auf so einem Backbone hin und her schwirrt. Genau, oder über was heute ja immer mehr auf Verbreitung findet, Wireless, WLAN. Genau, ja. Da passt dann die Postanalogie wieder schön. Ne? Der Brief ist immer der gleiche, aber ob der jetzt im Zug, Postauto oder Flugzeug liegt. Genau. Ne? Genau. ARP, Address Resolution Protocol, ist das IP-Zeug oder war das aus dem Ethernet? Das ist nicht IP. Genau, das dachte ich mir. Das ist komplett offiziell auf Ethernet-Ebene. Genau, das sitzt weiter unten, wo eben da eben dann zu der IP-Adresse muss man eben die sogenannte MAC-Adresse finden. Ja. Auf der physikalischen Ebene wird nochmal eben anders adressiert auf Ethernet-Ebene. Das ist eben die sogenannte MAC-Adresse, ja, die eben 48-Bit groß ist, die auch hart in so einer, jetzt sagen wir mal, Schnittstellenkarte, ja, implementiert ist, fest verdrahtet ist und die dann dahin übersetzt werden muss. Ne? Da passt die Analogie mit der Post auch wieder, weil natürlich ein Zug, der auf dem Gleis der Deutschen Bahn rumfährt oder ein Flugzeug, das so einen Paketsack transportiert, nicht anhand von Straßenadressen und Postleitzahlen navigiert, ja, sondern die haben auch ihr ganz eigenes System mit, genau, eigenen Adressen und, ja, und das ist dann eben auf dem physikalischen, ja, Layer auch, genau, wieder so. Naja, gut. Ich denke, so das Wichtigste haben wir. Mhm. Gibt es noch irgendwas zu den Zugangstechnologien für die Last Mile, also sprich Provider, Endnutzer zu sagen? Was haben wir da heute? DSL und Kabel sind, glaube ich, die meist genutzten? Ja, leider muss ich sagen. Ja. Okay, warum? Ja, weil DSL ist eben die typische Kupfertechnologie und so, okay, die Möglichkeiten, Signale wirklich hochbandbreitig über Kupfer zu übertragen, das ist, wenn man große Bandbreite haben, dann hat man eine kurze Reichweite. Ja, ja. Und typischerweise haben wir heute, wenn wir von Last Mile sprechen, dann müssen wir von irgendeinem Verteiler, der auf der Straße ist, in Häuser rein, in Wohnblocks rein. Das geht dann durchaus über mehr als 100, 200 oder 300 Meter raus. Mhm, ja. Da sprechen wir nur vom halben Kilometer oder einem Kilometer oder vielleicht auch noch weiter. Und dafür ist Kupfer einfach nicht geeignet. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, wirklich mehr oder weniger unbegrenzter Kapazität Daten übertragen zu können, das ist das Glasfaserkabel. Ja. Aber hat sich nicht die Telekom vor ein paar Jahren mal, ach nee, das war Kabelfernsehen, wo sie sich durchgewühlt haben, ja, durch ganz Deutschland. Ja. Haben sie kein Glas, nein, verlegt. Ist, Kabelfernsehen ist leider halt auch nur Kupfer. Ja, ja. Ja. War das damals noch nicht absehbar, dass man, oder gab es die Technologie damals noch gar nicht? Ja, damals hat man... War es zu teuer? Zu teuer weiß ich nicht, aber hat man wahrscheinlich nicht gedacht, dass das mal in diese Region vordringt. Wenn ich überlege, ich bin jetzt erst 25, das ist in Internetjahren, das ist eine wahnsinnig lange Zeit, aber ja, vor ziemlich exakt 25 Jahren haben wir in Karlsruhe die erste Leitung, Internetverbindung nach New York geschaltet und die hatte die wahnsinnige Bandbreite von 9,6 Kilobit. Ich sag's nochmal, Kilobit, nicht Megabit. Also heute kann ich mit 10 Megabit meine Oma noch nicht mal hinterm Ofen hervorlocken, weil die sagt, das ist mir viel zu wenig. Ich brauche mindestens 50, um das vernünftig anzuwenden. Ja, und das ist, Megabit ist dann schon nochmal 1000-mal mehr als Kilobit. Ja. Und auf der anderen Seite war es so, dass wir auch vor 25 Jahren mit den 9,6 Kilobit die ganzen baden-württembergischen Hochschulen mitversorgt haben und man durchaus wertvolle Informationen da übertragen konnte. Aber halt nicht viele. Ja, nicht viele unbedingt Daten, aber jede Menge E-Mails, ja, auch durchaus Datenprogramme. Aber so die magische Grenze, was man durch FTP, kennen die meisten heute schon gar nicht mehr, das ist das File, also Datenübertragungsprogramm, so über die magische Grenze war immer bei 1 Megabyte. Wenn das dann größer war, dann wurde die Datenverbindung, dann die Datenübertragung immer langsamer, bis die zum Schluss dann abgebrochen ist. Ja. Schon irgendwie krass, ne? Und heute denkt ja keiner mehr drüber nach. Naja, ne? Ein Megabyte, das ist nichts, ja. Klar. Okay, dann reden wir jetzt mal über das Große, also über den Backbone und über das, was dahinter passiert. Die Idee war ja, das Internet, das kommt ja von der DARPA, also eigentlich aus einer militärischen Historie eigentlich. Mhm. Und da war ja die Idee, ein atomkriegssicheres Kommunikationsnetz zu bauen. Ja. Also sprich, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, mehrere Wege führen zum Ziel und wenn ein Weg kaputt gebombt wird, macht es nichts. Ja. Das heißt, Dezentralität und Redundanz waren ein wichtiger Aspekt. Ist das heute noch so? Das ist heute noch genauso, ja. Das ist heute noch genauso. Es gibt in der Regel gibt es eben zwischen zwei Punkten nicht nur einen Weg, sondern es gibt mehrere Wege und in den Routern wird in der Regel dann eben, hat er nicht nur einen Weg zum Ziel, sondern er hat zumindest auch in der Regel einen zweiten im Backup-Weg dahinter gespeichert und falls der eine dann ausfallen sollte, dann ist in relativ kurzer Zeit steht dem der zweite dann auch zur Verfügung. Also, okay. Ich hatte immer so den Eindruck, dass heutzutage durch die, sagen wir mal, stärker werdenden kommerziellen Drücke, die ja auch Entleitungen kosten, ja irgendwann mal irgendwas, dass dann halt irgendwo es zwar sehr dicke Backbones gibt, aber eben davon nicht beliebig viele. Also beliebig sowieso nicht, aber dass da eben dann doch, weiß ich nicht, der DE-Kix hat die Anbindung. Der DE-Kix, ja, das ist, wir sind ja nicht, wir sind mehr oder weniger sind wir nur eine Drehscheibe. Wir bieten, wir bieten ja keinen Backbone an. Der DE-Kix ist eine Infrastruktur, die zwar auf mehrere Rechenzentren in Frankfurt verteilt ist, ist aber, wir bieten nicht Zugang zum Internet. Okay, also nur Austausch. Nur Austausch. Okay, und wir sind so gesehen, weiß ein Internet-Austauschpunkt, macht eigentlich gar, den interessiert gar kein IP, weil er eine Ebene tiefer ist. Ja. Ah, okay, okay. Also und unsere Technologie, mit der wir arbeiten, das ist das Ethernet. Okay. Und für uns ist das Internet sozusagen die Nutzlast, die wir transportieren. Okay. Das könnte irgendwas sein. Und es ist halt in dem Fall ist es IP. Ja. Das könnte auch was anderes sein. Dann nehmen wir den DE-Kix nochmal raus. Ja. Und dann frage ich es andersrum. Wie ist denn dann Deutschland ans Netz angebunden? Also wo kommen die dicken Leitungen rein? Physikalisch gesehen ist es unterschiedlich. Es gibt aus Deutschland raus gibt es mehrere Glasfasertrassen auch. Zum einen gehen die Glasfasertrassen, wenn man in den Westen geht, gehen sie Richtung Niederlande, über die Niederlande dann Richtung England. Das hat man ja ab dem letzten Jahr auch zu Genüge gehört, wo eben die Glasfaser dementsprechend die Kabel auch die Unterseekabel abgehört werden von England aus. Ja. Unten von dem Punkt gehen die dann rüber in die Staaten. Von oben ab Emden gehen Glasfaserkabel hoch und dann oben ab in Westerland, Sylt gehen auch nochmal Glasfaserkabel hoch. Zur anderen Seite dann natürlich haben wir auch Glasfaserkabel, die von Hamburg aus Richtung Skandinavien gehen, in den Osten rein, in den Süden dann genauso. Ne? Also Knotenpunkte sind dann München, Straßburg, Kiel, da der Übergang, Straßburg, dann runter nach Marseille. In Marseille ist auch ein großer Knoten, wo sehr viele Kabel zusammenkommen, die gehen dann über Marseille, Sizilien, Richtung durch den Suezkanal, dann Richtung Asien. Okay. Um die saudi-arabische Halbinsel rum, wo die dann nochmal anlanden, dann Indien, runter dann nach Südostasien, Asien. Und das sind dann eigentlich alles Glasfaserkabel? Das sind alles Glasfaserkabel. Da gibt es kein Kupfer mehr oder irgend sowas? Da gibt es kein Kupfer mehr. Und das sind alles, was den Kontinent verlässt, sind alles Unterseekabel? Das sind alles Unterseekabel. Satellit spielt da keine Rolle? Satellit spielt heute für Datenübertragung, für Internet keine Bedeutung mehr. Okay. Ja. Und da ist dann eben, um nochmal auf die Redundanz zurückzukommen, ich meine, wir reden ja nicht von dem Atomkriegsszenario, sondern dadurch, dass irgendein Haifisch in so einen Kabel beißt, ne? Oder was auch immer, dass irgendein Anker sich da verheddert und das ist ja auch, glaube ich, letztes Jahr irgendwann passiert, glaube ich, in irgendwann der arabischen Halbinsel. Das passiert da mal oder durch Seebeben oder solche Sachen, ja. Und das heißt, da liegen dann eben auch mehrere Adern in so einem, wie sieht denn so ein Unterseekabel aus? Wie muss ich das vorstellen? Also ganz grob, sind das... Es sind, glaube ich, so, ich weiß nicht genau, aber ich würde sagen, so armdicke Kabel sind es schon. Letztendlich sind in diesen armdicken Kabel hauptsächlich ist es wirklich dann Schutz gegen Beschädigung auch. Es müssen alle paar hundert Kilometer müssen dementsprechend Verstärker auch rein. Das heißt, es muss zusätzlich auch Stromversorgung mit verlegt werden irgendwie. Und letztendlich die Glasfaserkabel sind an und für sich da, wo wirklich die Datenübertragung drüber überfolgt, sind wesentlich dünner als ein Haar. Ja, klar. Und also was ich sagen will, in einem solchen armdicken Ding liegen dann, weiß ich nicht, zig oder hunderte von diesen Glasfaserleitungen drin vermutlich. Ja, da sind hunderte nicht, aber da sind zig. Zig, ja. Und von diesen armdicken Dingen gibt es dann wahrscheinlich wieder irgendwie mehrere. Da gibt es mehrere, die auch dann auf unterschiedlichen Trassen auch geführt werden. Okay, und das ist dann eben die Redundanz. Da ist dann auch die Redundanz drin, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die Anbindung über die Niederlande irgendwie kaputt geht, dann würde quasi... zum Beispiel über die Nordsee und England geroutet. Ja, okay. Genau. Und die gleiche Redundanz habe ich natürlich auch. Ich habe über Deutschland ziehen sich dann auch Glasfasernetze, die dann auch redundant geführt werden. Ne? Und dann Nordring, Südring. Nordring, Südring heißt, da gibt es... Also der Nordring, der geht von Hamburg dann über Hannover, Frankfurt, dann durchs Ruhrgebiet nochmal rum. Das ist so ein Ring und der andere geht halt im Süden rum. Ich hatte schon gesagt, Frankfurt, Kehl, okay. München, Nürnberg und dann Frankfurt und da dann nochmal wieder okay. rum. Ne? Wem gehört diese Infrastruktur? Also vielleicht reden wir gerade mal über die deutsche und dann über die weltweite. Die Glasfaserkabel, das sind unterschiedliche Anbieter. Das sind zum einen große Carrier, die selber auch verlegt haben. Ansonsten, was auch gemacht wird, dass man oben auf den Strommasten zum Beispiel Glasfaser auch mit verlegen kann. Was auch gemacht wird, dann natürlich an den Pipelines lang, dass man da entlang, weil man so und so schon gegraben hat, da gleich dann auch Glasfaser mit verlegt hat. Und die gehören dann auch den Besitzern der Pipeline oder der Strommasten? Ja, oder? Ja. Okay. Ja. Das und heißt, die vermieten die dann weiter an die sogenannten Carrier. Carrier wären dann so Leute wie Telekom? Carrier sind dann so Firmen wie die Telekom oder eben wie eine Vodafone oder... Ja. Das heißt, die besitzen diese Backbone-Leitungen nicht unbedingt selber? Nein, nicht unbedingt selber. Ich denke mal, also vermutlich die Telekom hat wahrscheinlich eigene. Die Telekom hat sicherlich auch. Auch historisch. Die Telekom hat sicherlich auch eigene Glasfaserleitung. Ja. Die Vodafone hat zum großen Teil, wo eben auch zum Beispiel Glasfaser dran verlegt wurden, das ist im Arcor, was dann wieder aus der Bahn zum Teil hervorgegangen ist, entlang der Bahnstrecken auch. Ja. Mhm. Das sind so typische Infrastruktursachen, wie zum Beispiel eben dann die Pipelines, wie die Bahn, relativ, wo wenig Bauverkehr auch zu erwarten ist, sodass man da ohne großen Aufwand dann auch durchaus weitere Infrastruktur dran entlang legen kann. Und das sind dann für diese Firmen aber eigentlich so Nebengeschäfte, oder? Also da bin ich überfragt, wie viel das denn umsatzmäßig die ausmacht. Nee, so meine ich es jetzt gar nicht. Also es ist nicht die Bahn das Hauptgeschäft. Macht primär halt was anderes, ne? Ja. So meinte ich. Das ist heute auch nicht mehr im Besitz der Bahn dann. Ja, DB Netz AG oder wie das heißt. Ja. Egal. Genau. Und die globalen, internationalen, die werden ja... Die Unterseekabel, das in der Regel sind eben Konsortien, die gebildet werden, um eben ein Unterseekabel zu verlegen, wo sich mehrere Carrier zusammentun und sagen, okay, wir wollen jetzt ein Unterseekabel zusammen verlegen. Da muss man ja dann durchaus auch ein paar mehr Euro in die Hand nehmen, um das verlegen zu können. Ja. Und dann bildet man ein Konsortium und sagt, okay, ich werfe da... sagen wir mal 100 Euro in den Topf und der eine sagt 200, der andere 300 und dementsprechend, wie man sich beteiligt, bekommt man dann auch Übertragungsbandbreite auf diesem Kabel. Wie viele, hat man da ein Gefühl dafür, wie viele Rest- oder Kapazitätenreserven es da noch gibt? Ist das Zeug voll? Das Glasfaserkabel an und für sich hat ja erstmal keine Kapazität in dem Sinne. Das ist keine Begrenzung. Nicht notwendigerweise eine Begrenzung. Das kommt ja erst dadurch, dass ich ein Signal darüber übertrage, bekomme ich dann erstmal einen Begriff von einer Kapazität. Ja. Ich kann über ein Glasfaserkabel kann ich eben ein Signal übertragen und da entwickelt sich die Technologie auch immer weiter. Wir setzen jetzt bei uns auf den Glasfaserstrecken, die wir zum Beispiel innerhalb von Frankfurt eingemietet haben, können wir auf einer Glasfaserstrecke 2 Terabit übertragen. Und wenn Sie jetzt sagen, dass sozusagen die Kapazität nicht durch das verlegte Glasfaserkabel bestimmt ist, dann ist sie stattdessen bestimmt durch die Technologie an den beiden Enden. Genau, ja. Und das, was heißt das? Also das was heute eingesetzt wird, das nennt man, das fällt unter den Begriff eben WDM. Also, dass man DWDM, CWDM, das steht für die Abkürzung Dense Wave Division Multiplexing, dass man eben Licht unterschiedlicher Wellenlänge nimmt und über eine Wellenlänge eben ein Signal überträgt, das dann zusammen multiplext sozusagen zu weißem Licht wieder. Mhm. Dieses weiße Licht dann über dieses Glasfaserkabel überträgt. Aha, quasi und jede Farbe ist ein eigenes Signal. Genau, jede Farbe ist ein eigenes Signal. Und das, was die Technologie eben bestimmt, ist, wie fein, wie viele Farben man darüber tragen auflösen kann. Ja, und wie hoch man eben dann auflösen kann. Ja. Und je feiner die Auflösung ist, desto mehr Technologie muss man reinstecken. Also 8 Farben, da kann man eben den Abstand relativ weit wählen. Da braucht man keine große Technologie, um das unterscheiden zu können. Ja. Aber je enger die Kanäle beieinander liegen, desto mehr Aufwand erfordert es eben, diese Kanäle voneinander zu unterscheiden. Und das ist notwendig, um die einzelnen Signale voneinander zu unterscheiden. Es bedeutet andersrum, dass wir sozusagen, ich provoziere ein bisschen, nie wieder irgendwelche Kabel verlegen müssen, sondern eigentlich nur die Technologie, die ja sowieso immer besser und billiger und toller wird, die wird da immer mehr Kapazität drauf bringen. Das ist so die Idee. Das ist so die Idee dahinter. Zum großen Teil ja, aber es werden nach wie vor werden trotzdem auch zusätzlich noch weitere Glasfaserkabel verlegt. Zum Beispiel, wo wir jetzt eins haben, das ist an der afrikanischen Küste werden, soviel ich weiß, an beiden Seiten, also an Ostafrika wurde jetzt erst ein neues verlegt und an der anderen Seite, an der westafrikanischen Küste lang genauso. Mhm. Okay. Das heißt also, die Frage, ob der Backbone ausgelastet ist oder nicht, hat nicht mit den Kabeln primär zu tun, sondern mit der Bereitschaft, in bessere oder mehr Infrastruktur zu investieren eigentlich. Ne? Mhm. Ja. Okay. Dann stelle ich die Frage nochmal. Um sozusagen mit der aktuellen Technologiegeneration und dem, was halt derzeit installiert ist, hat man da ein Gefühl dafür, ob man da jetzt an ein Limit ankommt und wieder eine große Investitionswelle jetzt nötig ist? Oder was sagt also der Bauch? Das, was ich derzeit rauslese, ist, dass wir da nicht an eine Grenze kommen. Ja. Okay. Ja. Okay. Hm. Ich habe bei der Vorbereitung den Begriff des Tier-1-Providers gelesen. Mhm. Was ist das und wie unterscheidet sich von einem normalen Provider? Oder was gibt es da noch Tier 2, 3, 5, 6, 7 oder was? Also ja, wie klassifiziert man das? Wir hatten vorher mal darüber gesprochen, dass die Adressierung im Internet eben notwendig ist und ein Tier 1 Provider ist sozusagen ein Provider, der so gut verdrahtet ist, dass er zusammen mit allen seinen Nachbarn, mit denen er direkten Kontakt hat, das ganze Internet kennt. Mhm. Und es nicht nötig ist, sich irgendwo weitere Dienste einzukaufen. Er hat mit seinen Kumpels, nenne ich das mal, hat er eben Vereinbarung, dass er sagt, okay, ich kann, wenn ich deine Kunden erreichen kann und alle die Kunden meiner Kumpels erreichen kann, dann kann ich das ganze Internet erreichen. Mhm. Dieser Club, das sind die Tier 1s. Okay, und das unterscheidet, so ich sag's mal, ich war früher mal, als ich noch in Heidenheim gewohnt habe, war ich mal Kunde bei einer Firma namens Alpnet. Das war so in den Anfängen meiner Internetzugangszeit. Und Alpnet klingt so, wie sich's halt eben anhört. Das klingt jetzt nicht nach Tier 1 Provider. Ja. Das heißt, wie läuft es dann bei denen? Die sind dann quasi, die bieten Leuten Modem-Einwählkanäle an, war es damals noch, über eine Telefonnummer. Ja. Und die haben quasi einen Stapel Modems rumstehen. Ich meine, das ist heute alles irrelevant. Aber und die sind dann nicht direkt mit dem ganzen Internet verbunden, sondern die sind dann Kunde bei irgendeinem Tier 1 Provider. Ja, die sind schon mit dem ganzen Internet verbunden. Über den Tier 1 Provider. Nicht notwendigerweise über einen Tier 1 Provider. Das kann ja weiter dahinter. Okay. Ja? Ja. Sondern sie haben eben, es kann sein, dass sie noch direkte Verbindung zu weiteren Netzen haben, sondern nehme ich mal Alpnet, der hat dann zum Voralpnet oder zum Allgäu-Net noch eine Verbindung oder zum, was weiß ich, Tirol-Net noch. Ja, ja. Zu denen kann er die Daten dann direkt zustellen. Das sind eben dann seine Kumpels, wo er auch sagt, okay, ich nehme den Datenverkehr von dir und du kriegst den von mir und wir verrechnen uns dann eben nichts, weil wir beide was davon haben. Aber das ist nur ein begrenzter Kreis des Internets oder begrenzter Umfang des Internets, den er dann direkt erreichen kann. Für den Rest muss er sich jemanden suchen, der ihm sagt, okay, ich nehme den Datenverkehr von dir an, aber dann natürlich will ich dafür dann auch Geld sehen. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht das ist, da fällt dann ein Begriff, das ist der sogenannte Transit. Weil derjenige, der das annimmt, das ist ein sogenannter Transit-Provider. Genau, der lädt es nicht notwendigerweise direkt wieder bei seinen Kunden ab, sondern der gibt es auch noch irgendwo anders dann. Genau, da kommen wir gleich noch auf so dieses wirtschaftliche Thema an der Stelle. Aber was ich gerade mal kurz sagen oder sicher sein wollte, dass ich es richtig verstehe, also es gibt sozusagen den Tier-One-Provider, das ist der, ich sage es jetzt nochmal so blöd, der quasi im richtigen Internet hinkt, der alles kennt. Genau. Und dann gibt es halt Tier 2, 3 bis N. Ja, nee, da unterscheidet man nicht mehr. Da ist eine sinnvolle Unterscheidung eigentlich nicht mehr machbar. Der Tier 1, die sind so, das sind diejenigen, oder ist der Club, die miteinander verbunden sind und damit das ganze Internet erreichen können. Ja. Und wer ist das in Deutschland? In Deutschland, die Telekom zählt sich dazu. Zählt sich dazu, okay, da ernennt man sich selber. Okay. Ja, neben der technischen Möglichkeit beinhaltet das auch immer eine finanzielle Komponente. Weil ich hatte eben den Begriff Transit schon mal erwähnt gehabt. Typischerweise muss man eben für diesen Transit, dafür, dass man Datenverkehr abgibt, muss man eben zahlen. Mhm. Ja. Also da weiß man nicht so genau, ob die Telekom jetzt wirklich für den Datenverkehr, die sie in andere Netze gibt, nichts zahlen muss oder nicht. Ah, okay. Dann reden wir jetzt mal über dieses Wirtschaftliche. Es gibt diese zwei Begriffe, Peering und Transit, ne? Genau. Peering sind die Kumpels. Peering sind sozusagen die Kumpels, wo man sich, wie beim D-Kix zum Beispiel, trifft und sagt, okay, ich habe Daten, die für dein Netz bestimmt sind, du hast Daten, die für mein Netz bestimmt sind. Jeder trägt seine Kosten. Das nennt man dann im Englischen Settlement Free. Mhm. Und an den einzigen, an den wir zahlen müssen, das ist Herrn D-Kix, weil er die Infrastruktur eben bereitstellt, sodass wir uns da anschließen können und darüber die Daten übertragen können. Aber wir beide untereinander berechnen uns nichts dafür. Mhm. Während eben für Transit, der Transit-Provider ist derjenige, der meinen ganzen Datenverkehr nimmt, den ich nicht direkt zustellen kann, der will natürlich Geld dafür da sehen. Das heißt, ich bin jetzt nochmal bei, was weiß ich, Frankfurt.net, ein Nicht-Tier-1-Provider. Ja. Wenn ich da ein IP-Paket hinschicke, das bei diesem Provider bleibt, gibt es sowieso erstmal überhaupt kein Problem. Dann schickt er das einfach durch seinen Router in einen anderen Port und es kommt bei meinem Kunden im Nebenhaus raus. Das ist dem natürlich am liebsten, weil er von beiden Seiten dann Geld nehmen kann. Einfach sind ja beide Zugangs- Kunden. Genau. Sind genau. beide Kunden. Ja. Genau. So, die nächste Möglichkeit ist, das geht von Frankfurt.net zu Hessen.net, weil ich irgendwie außerhalb von Frankfurt ein IP-Paket verschicke. Und jetzt nehmen wir mal an, das sind beides nicht Tier-1-Provider und die sind von mir aus beide beim D-Kix. Mhm. Dann wird einfach das Paket, kommt irgendwo beim D-Kix an in den Port und geht dann in den Hessen-Net-Router wieder raus. Die pieren dann sozusagen miteinander. Genau, die zahlen nichts. Die berechnen sich gegenseitig auch nichts dafür, dass sie Daten von dem Frankfurt-Netz in das Hessen-Netz übertragen und umgekehrt genauso. Und das ist eben dann Peering. Und dann möchte der aber aus Frankfurt-Netz möchte dann eben was nach Oklahoma-Netz schicken. Genau. Und da braucht er eben jemand anders. Genau, weil er dann nicht sozusagen unter dem gemeinsamen Routing-Parent D-Kix hängt, sondern da muss er, was weiß ich, bei Shell Oil die Überseeleitung mieten und dann, okay. Ich glaube, der Knackpunkt ist ja die Idee, dass Hessen.net und Frankfurt.net so ungefähr gleich viel Verkehr haben und dass sie deshalb so ungefähr gleich viel rein-raus und dann passt es für jeden. Ja. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es schwieriger. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann sein, dass das noch vielleicht andere Kriterien sind als nur der reine Datenverkehr. Wie zum Beispiel, dann kommen wir schon stärker dann in die wirklich wirtschaftlichen Überlegungen, wie zum Beispiel eine Google. Eine Google ist grundsätzlich daran interessiert, möglichst nah an die Endkunden zu kommen. Mhm. Und die sagen, das ist mir ganz egal, wie viel Datenverkehr ich von dir kriege. Du kriegst ja hauptsächlich von mir Datenverkehr. Mhm. Und die sagt, du musst mir nichts zahlen, ich habe viel größeres Interesse daran, möglichst nah an deinen Kunden zu sein. Google wäre ja aber kein typischer Tier-N-Provider in dem Sinne. Google ist auch kein Tier-1-Provider, sondern aber Google hat ein hohes Interesse daran, mit jedem Netz zu peeren, was es auf dieser Welt gibt. Das heißt, Google hat sein eigenes, das heißt ja dann, Google hat seinen eigenen Backbone, mehr oder weniger. Google hat ein eigenes Netz, ein weltweites Netz. Mietet also selber Leitungen bei den physikalischen Anbietern, so muss man es ja sagen. Die haben ein eigenes weltweites Netz haben die aufgebaut. Sie haben weltweit verteilt auch Rechenzentren, in denen sie eben ihre Server untergebracht haben. Und sie sind sehr daran interessiert, sich auch an möglichst vielen Austauschpunkten anzuschließen, um möglichst nah ihre Suchergebnisse möglichst schnell eben auch an die Endkunden zu bringen. Ja, ja. Und das ist eben ihr Interesse. Deswegen sagen sie, wir peeren im Prinzip mit jedem. Okay, ich habe nur deshalb so nachgefragt, weil obwohl Google in Amerika sitzt. In Amerika sitzt, ein Riesenunternehmen ist mit weiß nicht wie viel Milliarden Umsatz. Ja. Die würden auch mit einer Hessennet, die vielleicht 200.000 Umsatz nur macht, peeren. Und der Begriff Peering macht da ja nur so nicht so richtig Sinn. Also das heißt, die peeren miteinander. Ja, ja, schon, aber der Begriff Peer kommt ja eigentlich davon, dass es quasi gleichberechtigte Partner gibt. Und das ist ja eigentlich asymmetrisch, weil der eine hat Kunden und der andere ist ein Serviceanbieter. Also der Begriff, ich weiß, dass man den Begriff Peering da verwendet, aber es musste ich mir erstmal irgendwie dran gewöhnen. Ja. Eigentlich kommt die Idee ja woanders her. Die Aussage ist eigentlich nur, wir Google nehmen deinen Verkehr umsonst. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich nicht das gleiche wie Peering in dem Sinne, dass ich Verkehr habe und sie auch. Ja gut, das ist ein bisschen abstrakter gesehen. Ja, das ist nicht so Peer unbedingt, dass man sagt, das ist von einer Klasse auch. Ja, ja, okay. Ja. Das heißt also, sprich, in dieser ganzen Peering-Diskussion gibt es eben nicht nur die Provider, die Daten austauschen, sondern auch, ich sage es jetzt mal, Serviceanbieter. Ich meine, Netflix oder so ist da mit Sicherheit auch irgendwie gleich groß dabei. Früher war es wirklich so, da hatte man die klassischen Internet-Service-Provider. Heute ist eben die Landschaft da wesentlich vielfältiger auch. Ne? Ich habe eh das Gefühl, dass das Internet sich zunehmend zentralisiert in dem Sinn, dass es immer weniger, ich sage es mal nicht Server, weil das natürlich Farmen, aber Knoten gibt, die aber dafür immer mehr Verkehr an sich ziehen. Also Google ist ein Beispiel, Netflix, Amazon. Ja. Also dieses Peer-to-Peer, dass im Prinzip der Verkehr in alle Richtungen ausgeglichen ist und überall sind Rechner und jeder hat seinen Server daheim irgendwo laufen, das gibt es schon lange nicht mehr. Also auch meine eigene Webseite läuft ja irgendwo in dem Rechenzentrum. Ja. Na? Also da gibt es so eine Zusammenaggregation irgendwie. Schon, ja. Hat es Konsequenzen auf die Architektur vom Netz? In dem Sinne schon, aber nach wie auf der anderen Seite ist es so, dass die Daten dann nicht notwendigerweise dann, wie es früher vielleicht war, wo die Server in den Staaten auch standen, die Daten aus den Staaten geholt werden, sondern die ganze Infrastruktur drängt sich mehr, wie ich das nennen würde, an den Rand des Internets. Ja, okay, an den Rand des Internets, das meine ich, zu den Nutzer auch hin. Durch Caches und vorgelagerte Datenbanken. So, genau. Wie heißt man die Content Delivery Networks, die im Prinzip große Dateien wie Filme vorhalten, dass sie nicht jedes Mal in den Atlantik müssen. Genau. Das heißt also sozusagen logisch gesehen gibt es eine Aggregation. Also es gibt nur noch Google, Amazon und Netflix, ich übertreibe. Ja. Aber diese Organisationen an sich dezentralisieren sich, damit die tatsächlich physikalische zu transportierende Datenmenge dann doch wieder geringer wird. Geringer wird und vor allen Dingen dann auch schnell übertragen werden kann. Ja, genau. Da spielt wirklich die Entfernung zum Nutzer eine große Rolle auch. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt sollen wir mal noch kurz über, oder was heißt kurz, sollen wir mal über den D-Kicks reden, bevor wir dann nochmal über diese IPv6 und Netzwerkneutralität da hinkommen. Okay, der D-Kicks ist, haben wir gerade schon gesagt, das ist ein großer Router, wo die ganzen Provider sich einstecken können und da dann eben peeren. Ja, außer dass es eben kein Router ist, sondern ein Switch. Okay, Unterschied? Der Unterschied, den wir da machen, der Router ist ein Gerät, der eben dann auf der IP-Ebene arbeitet, der verarbeitet IP-Pakete, seine Informationen sind eben IP-Pakete und ein Switch typischerweise oder klassischerweise, der kennt eben keine IP-Pakete, sondern er kennt eben Ethernet-Frames. Okay, also das sprich, ist der Unterschied. Ja. Der macht auch kein Routing dann. Der macht auch kein Routing, der switcht, ja. Das heißt also, wenn jetzt das funktioniert ja dann tatsächlich so, dass es da irgendwo so ein Patchfeld gibt, also wo dann wirklich physikalisch Leitungen von den Providern kommen, oder? Ja. Woher und da kommen jetzt Ethernet-Pakete rein, weil ich weiß ja nicht, was da drauf läuft. IP interessiert mich nicht. Jetzt kommt da ein Paket von Frankfurt.net und soll zu Hessen.net. Woher weiß jetzt dieser Switch, wenn er das IP-Paket nicht anguckt, aus welchem Kabelloch er es rausschicken muss, weil da dann Hessen.net dran hängt? Das erkennt er an der MAC-Adresse dann. Woher weiß das IP? woher weiß ich als Sender in Frankfurt.net, wenn ich ein IP-Paket versende, die MAC-Adresse von Hessen.net? Also die Router untereinander müssen ja schon Daten austauschen können. Die müssen sich auch kennen. Aha, okay. Die müssen sich schon kennen. Das heißt, der Frankfurt.net-Router, ja, der sagt, da kommt jetzt ein IP-Paket, ja, wo Hessen.net drin steht. Mhm. Und ich weiß, dass... Und ich sende das jetzt zum D-Kix. Mhm. Das ist hier bei mir physikalisch Ausgang 7. Genau. Und da sende ich ein Ethernet-Paket. Mhm. Und das Ethernet-Paket adressiere ich an eine MAC-Adresse, die dem Router von Hessen.net entspricht. Genau. Und das muss, das weiß nicht D-Kix, sondern das weiß der Frankfurt.net-Router. Ja. Aha. Ist eigentlich ungeschickt. Weil dann, ja, muss ich ja halt diese Information verteilen. Mal. Ah, da kommt dann Arbins. Aha, ja, okay. Dann müssen wir das jetzt doch erklären. Ja, also da ist es eben das. Da muss der, alle, die am D-Kix angeschlossen sind, müssen eben auf unterer Ebene, die sprechen sozusagen kein IP, sondern da, wo sie angeschlossen sind, das ist eben Ethernet. Oder wie ich zu Hause auch habe, meine Fritzbox oder sonst irgendwas, was ich da habe, da ist dann nicht mehr IP die Übertragungstechnologie, sondern das ist im Ethernet, da muss ich eben da auf MAC-Adresse-Ebene arbeiten. Okay. Woher? Okay, das, und der Frankfurt.net, gibt es Frankfurt.net eigentlich? Weiß ich nicht. Okay. Sein, ja. dieser Altnet gibt es bestimmt nicht mehr. Dieser Frankfurt.net-Router, ja, der. Der weiß ja auch, dass der Hessen.net-Router, der weiß die IP-Adresse vom Hessen.net-Router, die müssen auch eine sogenannte BGP-Verbindung aufbauen. Da wollte ich drauf raus. Ja, das müssen sie auch aufbauen. Was ist das? BGP, das ist die Abkürzung für Border Gateway-Protokoll, das ist das sogenannte Routing-Protokoll. Die Routing-Protokolle sorgen dafür, dass die Adresstabellen gefüllt werden. Dass also jeder Router genau weiß, wo er hin mit dem Paket muss. Und auch IP in dem, oder ARP? IP-Ebene, okay. Auf IP-Ebene. Ja. Die füllen die IP-Forwarding-Tabellen auf und sorgen auch dafür, dass zum Beispiel im Fehlerfall, wenn eine Leitung ausfällt, ein Ersatzweg gewählt werden kann. Okay. Das heißt, diese ganzen Daten in diesen Routern, die Tabellen, muss ich nicht manuell pflegen? Nein, das wird auch vom System... Die werden dann automatisch über diese Routing-Protokolle gemacht. Okay. Ja. Dann jetzt aber nochmal kurz. Ich will nochmal den Zusammenhang zwischen dem IP-Routing und dem Ethernet-Routing verstehen. Ja. Wenn jetzt Switching. Entschuldigung. Ja. früher wusste ich das mal, ich habe auch mal Novell-Netzwerke so administriert, da wusste ich das schon, egal. Wenn jetzt so ein IP-Paket beim D-Kix ankommt, auf dem Frankfurt.net-Port, dann hat es ja schon, dann ist es ein Ethernet-Paket, also ein IP-Paket ist verpackt in ein Ethernet-Paket. Ja, es kommt ja in dem Frankfurt-Netz, kommt ein IP-Paket, was eben für das Hessen-Netz bestimmt ist. So, genau, da muss man anfangen. So ist ja die Logik, ne? Beziehungsweise es kommt ein IP-Paket erstmal rein und der Router guckt dem nach und stellt fest, okay, das ist jetzt für den Frankfurt-Net. Ja. Also dieses Netz gehört zu dem Frankfurt-Net dazu. Und dann schaut er eben nach, okay, wie lautet jetzt die IP-Adresse des Frankfurt.net-Router? Ja. So, und dann hat er diese IP-Adresse. Damit ist ihm auch noch nicht geholfen, weil er eben dann Ethernet angeschlossen ist. Genau. Er muss die Information in ein Ethernet-Frame dann verpacken. Das nächste, was er dann macht, er ruft sozusagen auf dem Netz raus: Hallo, ich habe ein Paket jetzt für diese IP-Adresse. Sag mir mal deine MAC-Adresse dazu. Und das ist eben das ARP, das Address Resolution Protokoll. Ja, okay. Sodass ich eben zu jeder IP-Adresse auch weiß, okay, welche MAC-Adresse muss ich dazu verwenden. Und die trägt der dann in seine Ethernet-Nachricht ein? Genau. Das trägt er dann ein und dann weiß er, okay, alles, was ich jetzt für diesen Router habe, da tue ich diese MAC-Adresse rein und schiebe es dann aus dem Port dann raus. Okay. Auf meinen Port, der zum D-Kix hingeht. Das ist jetzt der Knackpunkt, dass der Switch beim D-Kix eigentlich nichts tun muss, außer zu wissen... Die MAC-Adressen. Die kommt ja schon rein, er muss nur wissen, auf welchen Port er das schicken muss. Ja, er muss wissen, wohin dann. Auf welche physikalische eingesteckte Kabel. Ja, genau. Das ist ja nicht nur ein Switch, den wir da in Betrieb haben und es ist nicht nur in einem Rechenzentrum. Von daher, aber wir wissen nichts über Internet, sondern unsere Geräte wissen, das sind einfach... Mittlerweile auch schon, sagen wir, 800 MAC-Adressen, mehr müssen wir nicht kennen. Mhm, das ist ja übersichtlich. Ja. Dann reden wir nochmal, wie man sich das überhaupt grundsätzlich vorstellen muss. Also ihr habt sozusagen einen ganzen einen Schrank voll oder mehrere Schränke voll mit Switches. Wir haben insgesamt derzeit 10 Switcher. Mhm. Nicht mehr. Das ist nicht viel, ne? Nee, das ist nicht viel, ne? Sie sind aber dementsprechend groß auch. Ja. Wie groß ist so ein Switch? Oder muss ich's? Der ist so groß wie ein großer Kühlschrank. Okay, ja. Okay. Ich kenne die noch so als 19-Zoll-Dinger. Also ja, sie sind schon im 19-Zoll-Rack, naja, sind sie auch drin, aber sie füllen ein ganzes 19-Zoll-Rack aus. Okay. Ja. Wie viele Anschlüsse hat so ein Ding? Kommt drauf an, mit welcher Bandbreite. Wir haben gerade heute Morgen haben wir zwei von solchen Chassis, die füllen dann zwei Racks sogar aus. Mhm. Da kann ich insgesamt 1610 Gigabit Ports reinstecken. Okay, gut. Mhm. Also okay. Ist schon ein bisschen was. Big Iron. Ja, ja, genau, okay. Ja. Oder so. Dementsprechend, wenn ich auf 100 Gigabit gehe, wären das 160, 100 Gigabit Ports. Sozusagen die Begrenzung ist die Backplane, die im Hintergrund da wirklich dann den Austausch die macht. Die Backplane, die kann sogar noch mehr. Kann noch mehr. Die kann noch mehr, ja. Okay. Also die Switche, die wir derzeit einsetzen, die haben insgesamt haben die 20 Slots zur Verfügung und jeder Slot kann theoretisch kann dann bis zu 2 Terabit übertragen. Okay. Also da ist noch genug Luft. Und wenn Sie sagen, ihr habt 10 Switches, mhm. dann müssen die ja wiederum miteinander reden, oder? Die müssen auch miteinander Wie reden. Wie tun die das? Die haben wir ein bisschen, wir haben die erstmal unterteilen wir die auch noch, wir haben sogenannte Switche, die wir als Edges bezeichnen, an die wir Kunden angeschlossen haben. Und dann haben wir 4 Switches, die wir als Core bezeichnen, die dienen ausschließlich dazu, die Daten zwischen den Edges zu verteilen. Okay. Weil die von einem Edge zum anderen Edge müssen die Daten irgendwie fließen. Man könnte es so machen, sagen, okay, die machen wir eine Vollvermaschung, jeder ist mit jedem vermascht und das skaliert aber nicht sonderlich gut. Deswegen haben wir dann eine weitere Ebene eingezogen, haben gesagt, okay, das sind die Cores, jeder Edge ist an Core angeschlossen und von diesen Core-Switches haben wir eben 4 Stück aus Redundanzgründen. Mhm. Und wenn man weitere Kapazität eben auf Kundenseite braucht, dann stelle ich einfach nur noch einen weiteren Switch dahin, schließe den an den Core an und bin ich fertig. Das ist dann vom Handling her, von der ganzen, vom Ingenieursmäßigen ist es einfach aufzubauen. Da muss ich dann nicht jeder wieder mit jedem verbinden und dann Einträge machen. Ja. Und deswegen haben wir diese Zweistufigkeit auch drin. Und nochmal die Kommunikation zwischen den Switches, ist das dann auch Ethernet? Also das ist auch Ethernet, ganz normal Gigabit Ethernet dann wahrscheinlich, oder? Okay. Ja, 100, die sind mit 100 Gigabit Leitungen verbunden, die kann man dann nochmal zusammenbündeln. Ja. Und die logischen Verbindungen zwischen oder die physikalischen Verbindungen zwischen diesen einzelnen Switchen, die gehen teilweise in den Terabit-Bereich dann auch bei uns schon rein. Ne? Und stehen die dann alle in einem großen Rechenzentrum? Wir haben aus Redundanzgründen ist es eben nicht nur ein Rechenzentrum. Wir sind einmal bei der Firma Interaction, die ist im Osten von Frankfurt. Mhm. Da sind wir in insgesamt 2 Rechenzentren, wo wir Edges und Core aufgebaut haben. Dann sind wir einmal bei der Firma Telecity, die liegt, wenn man vor dem Bahnhof steht, auf der linken Seite und dann sind wir bei der Firma Level 3, die ist da auf der anderen Seite, sodass wir an 3 Standorten in Frankfurt sind, verteilt. Das Osten und Westen sind auch ungefähr so 10 Kilometer auseinander, sodass wir da von der Geografie her auch sehr redundant sind. Gegen welche Gefahr schützt diese Redundanz? Die Redundanz schützt davor, dass zum Beispiel ein einzelnes Rechenzentrum ausfallen kann. Durch Abbrennen oder durch sowas. Abbrennen, durch physikalische Schäden, durch Kabel, Stromausfall, der eben alles betrifft. Das heißt aber, ihr betreibt keine eigenen Rechenzentren, sondern ihr mietet euch dann wieder ein. Eigentlich. Wir betreiben keine eigenen Rechenzentren. Der Grund dafür ist eigentlich zweifach mindestens. Wir sagen, okay, es ist nicht unser Business, Rechenzentrum zu betreiben. Das erfordert eben ein gewisses Know-how. Man braucht auch eine gewisse Größe dazu. Ja. Sondern unser Know-how ist eben, den Internet-Austauschpunkt zu betreiben. Und außerdem, ein Internet-Austauschpunkt gewinnt eben groß an Qualität, wenn ich möglichst viele Rechenzentren miteinander verbinde. Wenn ich aber ein Teil meines Geschäfts natürlich ist, Rechenzentrum zu betreiben, dann habe ich nicht notwendigerweise ein Interesse daran, andere Rechenzentren auch noch zu erschließen und da auch noch Infrastruktur mit einzusammeln. Warum ist es Warum sollte es im Interesse sein, mehrere Rechenzentren zu betreiben? Aus Redundanzgründen wieder. Zu oder? Betreiben nicht. Sondern nein, also zu bewohnen, dort zu sein, anzuschließen. Für uns? Ja. Weil unsere Kunden da sind. Ah, okay. Ja, okay, unsere okay. Kunden, der eine mag lieber den Rechenzentrumsbetreiber okay. A, weil der zum Beispiel eine hohe Qualität hat, ja. beziehungsweise weil der Rechenzentrumsbetreiber A nicht nur in Frankfurt ein Rechenzentrumsbetreibt, ja. sondern auch noch in Amsterdam und London und mein Kunde eben international aufgestellt ja. hat, ist und sagt, okay, mit dem habe ich einen Rahmenvertrag. Mhm. Für mich ist es viel einfacher, wenn ich jetzt zusätzlich nach Amsterdam, London, auch noch nach Frankfurt hingehen kann, dann muss ich nicht groß was machen, sondern ja. ich habe meinen Ansprechpartner, habe ich sowieso und sage, ja. okay, ich miete da einfach weitere Fläche an, bekomme günstige Konditionen. Ein kleiner Anbieter, der sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, ich brauche auch nicht diese hohe Qualität, ich suche lieber ein Rechenzentrum, was für mein Portemonnaie besser passt. Ja, okay. Ja. Ja, ich brauche nicht diese hohe Redundanz, brauche ich auch nicht. Ja. Ich brauche auch nicht jemand, der international aufgestellt ja. ist. Und deswegen unsere Kunden suchen sich die Rechenzentren aus, die für sie passen. Ja. Und deswegen müssen wir aber dahin gehen, wo unsere Kunden sind. Ja, okay. Weil wir ja tatsächlich das Kabel irgendwann mal dann doch physikalisch genau. irgendwo in so einen Switch einstecken ja, muss. Genau. Ne? Also virtual und da, hin und her. Ist es natürlich wichtig, dass ich möglichst nah am Kunden ja. auch bin. Ja. Ja. Okay. Das heißt eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ist das D-Kix der Enabler für Peering für deutsche ISPs? Ja, nicht nur für deutsche. Okay, gut. Also, okay. Also es wird sogar immer weniger für Deutsche. 60% unserer Kunden sind internationale Kunden, die noch nicht einmal mehr in Deutschland Geschäft betreiben. Das verstehe ich dann aber jetzt wiederum nicht. Achso, doch klar, Peeren können die auch mit. Naja, es ist wie beim Flughafen auch. Ja, also der Flughafen Frankfurt ist eine Drehscheibe, ja. die wird eben von internationalen Fluggesellschaften angeflogen. Und ja. je größer ein Flughafen ist, desto interessanter wird er auch für andere ja, Fluggesellschaften, ja. Ja. weil ich für meine Kunden mehrere Umsteigemöglichkeiten ja. bieten kann. Ja, klar, ja. Ich kann denen zum Beispiel sagen, okay, wenn du mit mir fliegst, ich fliege Frankfurt an, von Frankfurt aus kannst du dann weiterfliegen nach Stockholm, London, ja. Warschau, New York mit günstigen Anschlüssen. Ja. Gibt es da in Deutschland noch andere solche Peering-Knotenpunkte? Oder es gibt neben Frankfurt betreiben wir auch noch Austauschpunkte in München okay. und in Hamburg. Okay. Und neben Deutschland betreiben wir auch noch Austauschpunkte in Dubai und in New York. Okay, einfach aus Businessgründen oder gibt es da einen technischen Grund dafür? Einen technischen Grund gibt es nicht dafür. In Dubai war es so, dass wir vor etlichen Jahren von dem dortigen Regulierer eine Studie gemacht haben. Der Regulierer war daran interessiert, was für den Telekommunikationsmarkt zu tun sei, um den zu beleben. Und ein Teil der Studie, die wir auch durchgeführt haben, hat ihm gesagt, es wäre sinnvoll, da einen Austauschpunkt mhm. auch zu etablieren. Der wurde da auch etabliert und wir betreiben diesen Austauschpunkt okay. auch. Einfach weil man Know-how hat. Und genau, das okay. Know-how auch haben. Und genauso machen wir jetzt seit einem guten halben Jahr, haben wir auch eben einen Austauschpunkt in New York, den okay. wir betreiben. Und gibt es noch andere nicht D-Kix betriebene Peering-Anbieter in Deutschland? Die gibt es auch, ja. Okay. Ja. Also die Telekom ist, glaube ich, nicht bei Ihnen mit dabei, wenn ich es richtig weiß. Die Telekom ist mit IPv6 peeren die bei uns auch, aber mit okay. IPv4 noch nicht. Und gibt es da einen Grund dafür? Der Grund dafür, dass die Telekom sich noch nicht angeschlossen ist, das ist der typische Grund, der sogenannte Incumbent, oder Platzhirsch kann man mhm. auch sagen, der Platzhirsch. Ja. Vertritt gerne die Meinung und sagt, okay, wenn du Daten mit mir austauschen willst, dann kannst du gerne mein Kunde werden und zahlst an mich und dann hast du auch Verbindung zu meinem. Ah, also sprich, ich formuliere das mal so, die Telekom sieht sich quasi nicht als gleichberechtigter Mitpeerer, ja. sondern die sieht sich immer dabei den Punkt als genau. Tier-One-Provider, ja. wo dann all die anderen zahlen dürfen. Genau. Das heißt aber, gibt es dann eine Leitung vom D-Kix zur Telekom oder muss da wieder jeder, der bei euch angeschlossenen Provider selber ein Kabel, bildlich gesprochen, verlegen? Ja, er muss es nicht selber haben, aber er muss mindestens einen kennen, der dann einen hat. Ja gut, okay, klar. Das ja, ist ja immer die ja, Möglichkeit, ja, dass es genau. Interaktionen mhm. gibt. Okay. Ja. okay. Und interessanterweise ist es natürlich so, die Telekom ist aber durchaus an anderen Austauschpunkten weltweit angeschlossen, wie zum Beispiel in Amsterdam oder London. Mhm. Ja, ja gut, okay. Ja, naja, auf internationaler Ebene sind sie dann ja genau. doch eben eher ja. Peer und ja. nicht der Chef. Eben. Ja. Okay. Was macht das? Ist das jetzt damit die Aufgabe des D-Kicks umrissen? War es das? Also ich will es nicht abwerten, aber ja, haben wir was vergessen? Ja, okay. Und was ist jetzt das Core? Also warum? Also ich verstehe, warum man irgendwo einen Router-Switch braucht, wo die Leute sich alle einstecken, damit man peeren kann. Warum braucht man da eine Organisation wie das D-Kicks dafür? Warum machen nicht einfach die Rechenzentrumsanbieter, stellen irgendwo einen Gemeinschaftsswitch ins Eck? Also jedes Rechenzentrum könnte das auch machen, aber das Rechenzentrum hätte dann natürlich nur Interesse daran, das für seine Kunden in seinem Rechenzentrum zu machen und das nicht notwendigerweise für die Kunden der anderen Rechenzentren zur Verfügung stehen, sondern der hat eher Interesse daran, dass die alle zu ihm kommen. Okay. Und das D-Kicks, muss man ja auch dazu sagen, ist, glaube ich, eine EG, ne? Nee, der D-Kicks ist eine GmbH. Die D-Nik ist eine EG. Ah, die D-Nik, okay. Das ist eine Genossenschaft. Der D-Kicks ist eine GmbH. Die GmbH gehört aber zu 100% zu einem Verein, dem ECO. Genau so. Und die meisten unserer Kunden sind gleichzeitig auch eben Mitglied im Verein, sodass der D-Kicks mehr oder weniger eben dann auch den Kunden gehört. Genau, also sprich, da wird dann so rum, funktioniert es dann quasi wieder, dass quasi man sagt, okay, wir als ISPs, wir möchten einen möglichst guten Austausch, Peering, und deshalb gründen wir einen Verein, der hat eine GmbH, der kümmert sich darum. Genau. Okay. Und dadurch ist eben auch sichergestellt, dass der D-Kicks neutral ist und dass keiner der ISPs ihn beherrschen kann. Er ist carrier-neutral, das heißt, kein Carrier wird irgendwie bevorzugt und er ist auch eben rechenzentrumsneutral. Ja, okay. Okay, das heißt, ihr besteht aus 10 Switches, einem Stapel Kabeln und Leuten, die wissen, wie man das betreibt. Genau. Wahrscheinlich gar nicht mal so furchtbar vielen. Ja. Und das war's eigentlich. Das war's. Okay. Dann haben wir noch Leute drum, die Marketing machen, Sales und was weiß ich. Ja. Mittlerweile sind wir ungefähr 60 Leute, die das drum kommen. Okay. Nicht zuletzt eben deswegen, hatte ich ja erwähnt gehabt, das war, weil wir auch in Dubai und in New York auch Aktivitäten machen. Ja, okay. Mhm. Das heißt aber eben auch, um gerade nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen, früher war es so, dass, ne, wenn A und B miteinander redet, wenn die nebeneinander saßen, ging es trotzdem über den NSF-Backbone in Amerika. Das stand heute eben nicht mehr so. Ja. Na, das heißt also, das geht sozusagen maximal über Amsterdam, wo dann die Telekom irgendwie wieder sich an den französischen Provider andockt. Und wenn es innerhalb von Deutschland bleibt, geht es eh über das D-Kicks. Also teilweise kann es schon nochmal exotische Wege geben, in der Regel aber nicht. Also Datenverkehr in Deutschland, der bleibt in der Regel auch in Deutschland. Okay. Allerdings kann man es nicht umgekehrt sagen, es ist nicht notwendigerweise so. Ja. Nee, klar, garantieren kann man das schon aufgrund der Architektur nicht. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass im Zusammenhang mit dieser ganzen NSA-Geschichte eben immer wieder hochkam, ja, es geht ja eh alles über Amerika. Ja, und das ist nicht so. Aber gleichzeitig kam ja auch diese Idee vom Schlandnetz, wo man gesagt hat, Datenverkehr... Garantieren das. Eben, Datenverkehr aus Deutschland muss in Deutschland bleiben. Ja. Könnte man das überhaupt technisch sinnvoll machen? Naja, technisch sinnvoll kann man es eigentlich nicht machen. Eben, so war mir auch. Gerade wenn man über Redundanz spricht, man kann natürlich sagen, okay, ich kann es in gewisser Art und Weise, zum Beispiel könnte man so durchsetzen, dass sich jeder, wenn sich jeder am D-Kicks anschließt, dann weiß man, es bleibt halt in Deutschland. Nur wenn der Port zum D-Kicks ausfallen sollte, dann muss es irgendwo ein Ersatzweg gewählt werden und dann könnte es zum Beispiel durchaus sein, dass der dann zum Beispiel nach Wien hingeht und von da aus dann wieder zurück nach Deutschland kommt nach London geht. Das ist für mich als Endnutzer natürlich völlig transparent. Ja. Und das ist ja, also ich meine, das war ja die Idee, das ist gut so. Mhm. In dem Fall ist natürlich, wenn man so will, wieder negativ. Vielleicht würde ich ja wollen, dass bei mir ein rotes Licht angeht, wenn das Peering kaputt ist, weil dann geht es über Amerika. Ja. Das ist sozusagen der Nachteil von dieser dezentralen Architektur. Ja. Wollen wir ein bisschen über Netzneutralität reden? Ja. Ich meine, das ist ein Thema, das ja schon irgendwie wichtig ist. Sollen wir es mal mit einer Definition versuchen? Ja, können wir mal. Ich höre. Ja, die Netzneutralität, die sagt eben, dass jedes Datenpaket, was ein Provider entgegennimmt, neutral behandelt wird, dass man da eben keine Unterschiede macht. Ne? Ja. Nach Protokoll oder von demjenigen, der es eben einspeist. Genau. Dass es keine langsamen Spuren gibt, dass es keine schnellen Spuren gibt, dass es keine gefärbten Pakete gibt. So wie gelben Strom. Genau. Ja. Okay, gut. Das ist ja eigentlich ein hehres Ziel. Und ich glaube, da wird es auch niemand geben, also von Internetnutzern, ja, der da irgendwie dagegen ist. Aber ganz einfach ist es ja noch nicht, ne? Weil man muss ja zumindest mal aus Netzwerkmanagement-Sicht und Quality of Service muss man ja eigentlich schon in Netzpakete reingucken. Ne? Also ein UDP-Paket, das von mir aus ein Skype-Sprachfragment transportiert, ist ja, sagen wir mal, sensitiver, was das Timing angeht, als irgendein FTP- oder HTTP-Download. Ja. Also wenn typischerweise da, wo es gemacht wird, ist ja vielleicht aber schon am Kundengerät. Ja? Wo der Kunde halt sagt, wo meine Fritzbeutel sagt ihm, okay, wenn es Voice ist, dann schiebe ich das zuerst raus, bevor ich dann irgendein anderes Datenpaket rausziehe. Also da steht ja aber die Hypothese dahinter, dass der Backbone so schnell ist, dass es da dann nicht mehr bevorzugt behandelt werden muss. Und da dann nicht notwendigerweise dann weiter bevorzugt wird. Ja. Weil eine Sache, die ich gehört habe, war halt, na, dass man zwar technisch die Pakete, also andersrum, dass man Pakete unterschiedlicher Protokolle und Anwendungen anders behandeln darf, also Skype anders behandeln als HTTP beispielsweise, dass das sozusagen erlaubt ist, damit die Quality of Service, die der Kunde irgendwie erwartet, dann gewährleistet wird. Aber man darf eben nicht das Skype-Paket von mir, das von mir aus über Alpnet kommt, anders behandeln als das. Genau. Ne? Also, dass man diese zwei Dimensionen unterscheidet. Ja. Würden Sie sagen, wenn man diese technische Protokoll- oder Applikationsunterscheidung macht, das gilt noch als netzneutral? Ja. Okay. Netzneutral heißt, wenn ich eine Unterscheidung mache, dann muss ich sie für alle machen. Genau, also alle Skype-Pakete von allen Anbietern sind gleich. Ja. Und wenn einer nicht mit Skype telefoniert, sondern mit Google Hangout, auch. Ja. Das heißt, dann habe ich aber jetzt, wenn ich es nur für Skype machen würde und nicht für Google Hangouts, weil ich als Provider Google Hangout halt vergessen habe, dann hätte ich jetzt wieder Skype bevorzugt. Genau. Also dadurch, dass es ja einen Bezug gibt zwischen Anwendung, Skype, und Anbieter, wenn ich jetzt auf Anwendungsebene optimiere, mache ich ja dann trotzdem wieder eine Diskriminierung von der Skype-Konkurrenz, die dann langsam übertragen wird, weil die ja niemand weiß, dass die auch VoIP machen. Also, ja, im Prinzip müsste ich dann schon sagen, dass ich sage, okay, für einen bestimmten Dienst, egal jetzt, ob es jetzt VoIP über Skype ist oder über Hangout oder sonst irgendwas ist. Ne? Ist das realistisch? Also weil mir scheint dieses Thema ist viel schwieriger, als es so auf den ersten Blick scheint. Es ist wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Und wir haben ja durchaus auch da, wo insbesondere deswegen auch, weil das Internet sich immer mehr zu dem Netz auch entwickelt. Es wird in Zukunft, wird es im Prinzip nur noch IP geben. Das heißt also kein Telefon. Kein klassisches Telefon mehr. Das heißt also auch Notrufe werde ich dann über IP abwickeln müssen. Ja. Und ich möchte natürlich sicherstellen, dass zum Beispiel ein Notruf Vorrang bekommt. Ja. Ich möchte nicht, weil irgendwie, ich hätte jetzt fast ein Schimpfwort gebraucht, irgendjemand gerade einen Download macht, ich meinen Notruf nicht absetzen kann. Oder auch. Wir denken ja heute auch durchaus in den Szenarien Telemedizin, wo ich Operationen über Internet durchführe, wo ich einfach aufgrund der Daten bestimmte Pakete eben bevorzugen muss. Ja. Ja. Aber wichtig ist eben, wenn ich ein Datenpaket anders behandeln, dass ich das für alle diesen Typs mache. Ja. Aber es gibt ja eigentlich derzeit im aktuellen IP oder in der aktuellen Netzwelt, oder andersrum angefangen, auf dem USB-Protokoll ist es ja so, dass es da Geräteklassen gibt, Tastatur, Mikrofon, was immer. Muss man auch, weil die ja im Rechner ganz anders behandelt werden müssen. Sprich, man kann so einem USB-Datenstrom oder Paket, ich habe keine Ahnung, ob es paketorientiert ist, erkennen, was für eine Art von Datenpaket da reinkommt. Wenn es sowas jetzt im Internet gäbe, wenn es da so eine akzeptierte Klassifikation gibt von Streaming-Video, VoIP, Big Data Download, wo es egal ist, wie lange es dauert, dann könnte man ja quasi aufgrund dieses Selektors genau diese Optimierungen machen. Aber sowas gibt es nicht, ne? Sowas gibt es nicht, ne. Und ich kann natürlich bei einigen Sachen, ich weiß, was HTTP ist, wie typischerweise dann eben über Port 80 übertragen oder wenn es HTTPS über 443, wenn es E-Mail ist über Port 25 und so weiter und so fort. Das weiß ich schon. Ja. Aber was ich raus will, ist sozusagen, wenn jetzt ein neuer Anbieter auf den Markt kommt, das gleiche macht wie Skype, den kennt erstmal keiner. Ja. Den kennt auch keiner von den ISPs, Backbone. Das heißt, dessen Protokoll, Port, Diensterkennungsmerkmal wird nicht erkannt. Ja. Und damit kann ich es auch nicht so behandeln wie Skype. Weil ich es nicht weiß, dass ich den so behandeln müsste. Ja. Na? Und damit hat er erstmal wieder einen Nachteil und eigentlich ist man dann schon wieder nicht mehr netzneutral. Jein, aber derjenige, der dem das sozusagen neu erfindet, der weiß ja auch, dass es nicht erkannt wird. Ja klar, aber er kann ja nichts dran ändern. Er kann ja nur nicht... Er könnte ja genau das gleiche Protokoll auch verwenden. Geht ja nicht bei Skype. Bitte? Ist ja bei Skype, glaube ich, irgendwie nicht öffentlich, also nicht offen spezifiziert. Also, ja, aber wenn es über einen Port übertragen wird, könnte er ja die gleiche Portnummer nehmen. Dass man quasi sagt, man nimmt den Port als Erkennungsmerkmal. Ja. Okay. Also ich versuche nur sozusagen rauszufinden, ob Netzneutralität technisch überhaupt realistisch ist. Also, oder anders formuliert, ob die legitimen Bevorzugungen bestimmter Protokolle oder Ports oder was auch immer, haben wir ja gerade diskutiert, warum, ob das, wenn man das tut, ob das dann nicht trotzdem den Neuling, das ist immer das Problem, ne? Netzneutralität benachteiligt den Newcomer, weil der, wenn er jetzt irgendwo bezahlen muss, dass die Telekom hier mein Streaming überträgt, das kann Netflix machen, aber der Newcomer kann es nicht, weil er hat kein Geld. Das ist ja mal das Argument. Mhm. Und die Frage ist sozusagen, ob man überhaupt Netzneutralität erreichen kann, wenn man gleichzeitig sagt, es muss aus technischen und Quality of Service Gründen bestimmte Bevorzugungen von bestimmten Arten von Paketen geben. Mhm. Ich verfolge die Debatte auch schon ewig. Mhm. Ich weiß es nicht. Wenn die Argumentation natürlich so geht und sagt, okay, ich weiß anhand der Portnummern, es handelt sich dann um den und den Traffic und den priorisiere ich. Ja. Da kann ich natürlich Newcomer reinkomme, kann ich natürlich dann dieselbe Portnummer benutzen. Ja. Ne? Ja. Und dann wird mein Datenverkehr genauso behandelt. Ja. Wenn ich mich dazu entschließe, eine andere Portnummer zu nehmen, dann darf ich mich auch nicht darüber beschweren, dass ich nicht... Okay, heißt aber sozusagen andersrum, dass man, wenn man sozusagen das Ziel der Netzneutralität hat, dann ist es sozusagen erlaubt, verschiedene Ports unterschiedlich zu behandeln. Ja. Aber ich darf nicht gucken, wo kommt das Paket her und wenn es Netflix ist, mache ich es schnell, wenn es die Konkurrenz ist, mache ich es langsam. Ja. Okay, ja, stimmt, so wird der Schuh draus. Ja. Und was ist der aktuelle Stand der Debatte? Sind wir netzneutral oder? Also die derzeitige Bundesregierung unterstützt eben die Netzneutralität. Was das dann genau heißt, wissen wir noch nicht, oder? Wie das genau ausformuliert ist, da gab es ja von der letzten Bundesregierung, vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Rösler, gab es ja dementsprechend da auch einen Gesetzentwurf. Der wurde aber aufgrund eben, weil in der Zwischenzeit Neuwahlen stattfanden, wurde er nicht weiterverfolgt. Mhm. Okay, also einen Gesetzentwurf gibt es dazu nicht. Okay, also sprich bisher aber nur eine Bekundung. Aber grundsätzlich ist eben die Haltung dazu, dass die Bundesregierung sagt, ja, wir stehen zur Netzneutralität und befürworten das. Und um jetzt nochmal kurz die Backbone-Perspektive aufzusetzen, im DKIX kann das schon deshalb kein, doch, kann schon ein Problem. Also ihr seid die IP-Adressen nicht, das heißt, ihr macht da schon mal keine Unterscheidung, aber ihr könntet natürlich im Prinzip das Kabel, das vom einen kommt, bevorzugen. Aber das ist nicht das, worüber wir reden, weil es geht ja um Dienstanbieter und nicht um Provider. Bevorzugen, dass ihr es nicht macht, ist mir schon klar. Ja. Aber ich versuche gerade rauszukriegen, ich versuche den Unterschied klar zu machen zwischen, was ihr seht, ist die Granularität der Provider-Kabel, die reinkommen. Ja. Und ihr seht nicht sozusagen, welche Daten da drüber laufen kann. Also nicht Netflix bevorzugen gegenüber irgendwas anderem, weil ihr das IP-Paket gar nicht seht. Ja. Wir müssten dann tiefer da reinschauen, Das ist dieses Deep Packet Inspection Thema. Ja. Das heißt, Deep Packet Inspection ist, wenn der Backbone, der eigentlich nur Ethernet macht, trotzdem ins IP reinguckt. Der Backbone macht typischerweise IP, aber der kann natürlich anhand der IP-Adresse kann er mal feststellen, wo kommt es her, wo geht es hin. Ja. Und hat natürlich darüber schon Informationen, aber um dann zu beurteilen, um den Inhalt zu beurteilen, muss er noch weiter ins Paket reinschauen. Er muss sich angucken, welcher Port ist es. Teilweise reicht das auch nicht aus. Und er muss dann wirklich tiefer in die Kommunikation dann einsteigen, um das beurteilen zu können, was es dann wirklich ist. Also auch das Anwendungsprotokoll kennen möglicherweise. Genau. Ich finde es ein spannendes Thema irgendwie, weil das Netz wird immer wichtiger und man hat schon so das Gefühl, dass die hehre Vision, alle sind gleich und toller Backbone, dass das so ein bisschen in Gefahr ist, gerade durch die üblichen kommerziellen Interessen so ein bisschen. Ja, wie immer. Ja, natürlich, wie immer. Wie immer, ja. Klar, trotzdem schade. Ja. Wie sieht es mit IPv6 aus in Deutschland, infrastrukturmäßig? Gut. Also vielleicht nochmal kurz der Hintergrund. Die 32 Bit sind zu wenig. 32 Bit, das sind zu wenig. Damit kann ich, für 2 hoch 32 sind, wie sind es? Sind es 4 Milliarden? 2 Milliarden sind es, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Irgend sowas. Ja, 4 Milliarden. Ich weiß es nicht. Müsste man nachrechnen. Adressen kann ich damit vergehen. Da hat man ziemlich schnell, auch insbesondere durch den starken Verschnitt, den man hat, festgestellt, dass es nicht ausreicht. Verschnitt ist diese Geschichte mit den Netzen. Ne? Dass jemand ein großes Netz hat, aber nur einen Teil der Adressen wirklich nutzt. Ja. Hat man festgestellt, dass es nicht ausreicht und hat dann schon vor, weiß nicht, jetzt sind es von fast 20 Jahren, hat man angefangen zu sagen, okay, wir entwickeln ein neues Protokoll, das ist eben das IP-Version 6, wo der Adressraum dann wesentlich größer ist. Da habe ich nicht nur 32 Bit zur Verfügung, sondern habe insgesamt 128 Bit zur Verfügung. Anzahl der Atome im Universum, und so ähnlich. Ja. Also das ist dann wirklich groß genug. Ja. Und die Herausforderung ist jetzt, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, dass ein IPv4-Paket mit einem IPv6-Paket erstmal nicht kompatibel ist, weil es ein anderes Datenlayout hat. Ja. Braucht ja mehr Bits. Ja. Das heißt, da braucht es eine komplett separate Infrastruktur. Ja. Physikalisch auch? Sind es die gleichen Switches? Schon, ja, die Switches interessiert es wieder. Die Switches interessiert es wieder nicht. Ja, genau. Für die ist es, die wissen das zwar, es ist also Ethernet hat auch nochmal ein Ethernet-Type, wo man reingucken kann. Da gibt's, die haben zwar einen Unterschied in Ethernet-Type, sodass ich dann schon sehen kann, ist es IPv6, ist es IPv4. Ja. Aber ansonsten spielt es für uns, ist es sekundär. Wer muss dann was tun, damit V6 funktioniert? Das sind die größte Herausforderung ist sicherlich in der Software, weil ich da natürlich die ganze Software, die ich schreiben muss, die schlussendlich dann das Datenpaket verpackt und auf die Reise schickt, das muss ich dann sogenannt Dual-Stack machen. Das muss sowohl in der Lage sein, eben IPv4 als auch IPv6 zu bedienen. Okay. Dann natürlich die ganzen Hardware-Hersteller, also die ganzen Router-Hersteller, die müssen dann neben IPv4 eben auch IPv6 sprechen. Die ganzen Routing-Protokolle mussten angepasst werden. Ja, das ist die Hauptarbeit, die geleistet werden muss. Das DNS muss da angepasst werden, dass ich neben der Auflösung dann von einem Namen in eine IPv4-Adresse auch die Auflösung in eine IPv6-Adresse machen kann. Und wo stehen wir da? Also Sie haben es gerade schon mal gesagt, gut, also kein Problem, also noch sind wir alle vor V4, also ich kommuniziere glaube schon noch auf V4, denke ich mal. Ja, das weiß man nicht. Naja, es ist ja allerdings so, die Telekom macht aktuell seit fast 2 Jahren werden neue DSL-Anschlüsse Dual-Stack ausgerollt. Die machen sowohl IPv4 als auch IPv6. Okay. Und das weiß nur niemand. Die Telekom hat es auch nicht an die große Glocke gehängt, sondern hat im November 2012 haben sie angefangen, die neuen Anschlüsse sowohl mit IPv4 als auch IPv6 auszustatten. Mhm. Okay. Und also aus Nutzersicht passiert ja nichts, weil ich gebe irgendeine Adresse ein, nur wird die dann halt auf eine andere IP-Zahl sozusagen resolved. Ja. Okay. Und die Tatsache, dass die IPv4-Adressen zu Ende sind, das hören wir ungefähr alle 4 Wochen im Radio und dann gibt wieder irgendein anderes großes Netz ab und dann haben wir wieder ein paar. Ja. Also man ist irgendwie an der Grenze so langsam, aber so richtig. Sie gehen zu Ende, ja. Das ist abzusehen. Schwiss Öl. Ja, so ungefähr, ja. Vom Datenverkehr, wenn man schaut, wie viel von dem Datenverkehr am DKIX ist IPv6, dann ist es, ich denke, wir sind vielleicht jetzt schon im Prozentbereich, vielleicht 1% oder 2% sind es, aber also, es rauschen. Mit anderen Worten, das Netz ist noch auf V4. Ja. Aber aus Interoperabilitätsthemen, ich kann natürlich trotzdem von dem V6-Client auf den V4-Server gehen, hoffentlich, weil irgendwo zwischendrin ein Router irgendwas macht. Das heißt, es muss dann wirklich jeder, der Dienste anbietet, einen separaten Netzwerkadapter für V6 bauen. Ja, Netzwerkadapter ist es ja nicht. Das kann Software, ich auch demselben, ja. Software meine ich, ja. Software-Stack, also ja. Den zweiten ja. Kanal vom Kabel zum ja. Programm. Mhm. Mhm. Gut, aber im Endeffekt heißt es ja nur, ich installiere einen zweiten Treiber. Ja, ich also muss das Programm, also wenn ich zum Beispiel einen Webbrowser habe, der muss in der Lage sein, neben ihm mit V4-Adressen dann auch mit V6-Adressen umzugehen. Ja. Oder wenn ich einen Mail-Server habe, der muss neben V4 dann eben auch V6 sprechen können. Ne? Also so furchtbar viel Aufwand ist es ja dann eigentlich nicht. Anders formuliert, Sie sagten gerade, das V6 ist im Promille- bis Prozentbereich. Ja, vom Datenverkehr. Ja. Ja. Hm. Wann wird sich denn das ändern? Es ändert sich schon in dem Maße, wie jetzt zum Beispiel die großen Eyeballs nennen, weil das sind diejenigen, die Endkunden, ja. Wo immer mehr IPv6 auch zu den Endkunden kommt. Weil da kommen quasi mehr Anfragen. Ja. Die meisten Angebote sind so und so schon über IPv4 und IPv6 erreichbar, okay. Aber der große Datenverkehr kommt erst dann, wenn natürlich die Anwender auch immer mehr IPv6 haben. Aber die Anwender sind ja sowieso, sage ich jetzt mal, meistens Endnutzer. Mhm. Die sind ja sowieso hinter einer NAT. Nicht notwendigerweise. Aber die meisten schon, oder? Ja, nicht notwendigerweise. Also das was, wenn ich jetzt bei der Telekom bin, einen neuen DSL-Anschluss bekomme, dann bekomme ich eben IPv4 und IPv6. Dann komme ich zwar eine offizielle IPv4-Adresse ja. meinem Router zugeschaltet und hinten dran mache ich dann, wird es genattet, aber ja. mit dem IPv6 ist es eben so, das wird dann nativ durchgereicht. Genau. Was ich sagen wollte ist, die Adressen für die Endbenutzer, also Sie haben gerade gesagt, im Prinzip der Drang nach V6 wird durch die Endnutzer getrieben, durch die Clients, ja. die da noch anfragen. Ja. Wenn die Clients aber V4-mäßig eh genattet sind, ja. also sprich in dem lokalen Netzwerk sitzen, das nicht von dem globalen Adresspool abknabbert, dann gehen die eigentlich auch nicht so schnell aus. Und dann gibt es ja gar keinen Drang, auf V6 zu gehen, weil die ja weiterhin durch den NAT... Naja, es gibt immer mehr Benutzer auch. Es gibt immer mehr Endgeräte vielleicht. Gut, die Endgeräte verstecken sich auch dahinter. Ja, ja. Eben. Ja. Also ich habe halt so auch die Durchdringung mit Internet in Deutschland ist ja noch nicht 100%. Ja, klar. Ja. Ich sage das oder nur deshalb, weil ich das Gefühl habe, man redet schon lange davon, die IP-Adressen gehen aus und jetzt ja. kommt dann V6 aber wirklich. Die Nutzung kommt ja halt auch durch was anderes. Wenn jetzt immer mehr neue DSL-Anschlüsse Dual-Stack sind, also sowohl IPv6 ja. als auch IPv4 machen ja. können, viele Programme, wie zum Beispiel unter Windows, wenn es die Möglichkeit hat, IPv4 oder IPv6 zu machen, bevorzugt es IPv6. Okay, ist das schon ja, so? Okay. Das ist so. Mhm. Ja, das heißt also, wenn sich dann Nutzer an einem frischen DSL-Telekom-Anschluss setzt und lossurft, der wird dann wahrscheinlich in der Regel dann IPv6 machen. Und wenn dann ein Dienst angefragt wird, der aus welchen Gründen auch immer noch nicht auf V6 zu erreichen ist, ja. dann geht er wahrscheinlich transparent auf V4 zurück. Genau. Der, also der er Client. Bekommt den Domainnamen ja. www.xyz. Ja. Irgendwas. Ja. Da wird dann erst eine Anfrage gemacht, gibt es dann ja. dazu eine IPv6-Adresse? Ja. Gibt es nicht? Okay, dann fragt er, gibt es dann dazu eine IPv4-Adresse? Ja. Wenn es die gibt, dann wird dann darüber dann über IPv4. Das heißt, DNS musste aber angepasst werden, wenn man da jetzt auch ja, nach auch. V6 fragen auch, können muss. Ja, ja. Mhm. Auch okay. das, ja. Mhm. DNS, Mail, Web, Server, Browser. Ja. Ja, ja, ja. Na gut, die sind ja alle, na gut, die sind alle oberhalb von IP. Ja. Ich habe noch ein Thema, das ich kurz ansprechen wollte, und zwar das Thema Security. Mhm. Also das Internet wurde ja gebaut, erfunden, die Protokolle wurden definiert, so mit dieser Hypothese, alle sind gut, keiner will mir was Böses und deshalb verschlüsseln wir nichts und machen überhaupt nichts mit Security. Ja, das glaube ich war weniger die Idee dahinter, sondern man hat ziemlich schnell eigentlich festgestellt, wenn man Sicherheit betrachten will, dann wird es unheimlich schnell kompliziert. Ja, genau, so kann man es auch sehen. Ja. Das ist, glaube ich, das war eher der Grund. Okay. Also weniger, weil man davon ausgegangen ist, dass jeder jedem traut, ja. sondern man hat, denke ich, man stellt relativ schnell fest, wenn man irgendwas auch im Internet sicher machen will, dann wird es komplizierter. Genau. Ja. Und zwar, glaube ich, wird es vor allem auch deshalb kompliziert, weil die die Basisinfrastruktur eben nicht sicher ist. Ich meine, man muss die Dinge halt irgendwie draufleiern. Ja. Na? Und man hört immer wieder von verschiedenen... Naja, aber es ist umgekehrt, die Basis ist eben deswegen nicht sicher, weil es nicht so einfach ist, es sicher zu machen. Ja gut. Wenn es einfach wäre, dann wäre auch die Basis sicher. Na, einverstanden. Ja. Also die Frage ist sozusagen, aus meiner Sicht stellt sich folgende Frage. Kann man mit der existierenden Internetinfrastruktur das Netz irgendwie sicher kriegen? Und jetzt es gibt jetzt da zwei verschiedene Perspektiven. Die eine Perspektive ist, wenn ich zum Beispiel sage, E-Mail ist unsicher. Und jetzt kann ich mit PGP oder so, kann ich da irgendwas drauf basteln. Mhm. Das ist aber benutzerunfreundlich, das macht keiner. Ja, also Mainstream-Nutzer machen es nicht. Ja. Also vergessen wir einfach E-Mail und arbeiten nur noch mit so Sachen wie Threema oder einfach anderen Protokollen, Higher-Level-Protokollen, die quasi Sicherheit von vornherein mit einbauen. Das heißt, wir lösen das Problem nicht auf IP- oder TCP-Ebene, sondern auf Anwendungsprotokoll-Ebene. Kann man machen. Ja. Die Alternative wäre halt, die Sicherheit sozusagen in die niedrigeren Layer grundsätzlich einzubauen. Gibt's da ja, Gedanken, aber Threema macht ja nichts anderes als ist ja nichts anderes als PGP im Prinzip. Ja, gut, aber ja, Private Key Zeug halt, ja. Aber es ist halt nicht sichtbar für den Nutzer. Also ich frage mich, was muss passieren, dass das Internet sicherer wird und das auch im Mainstream ankommt? Naja, ich meine, PGP ist im Prinzip nicht so schwer, ja. Macht da trotzdem keiner. Warum macht es keiner? Mach's. Naja, gut, klar, ich meine, die sind jetzt einfach nicht unbedingt repräsentativ für den Endnutzer. Ja, aber ich denke, wenn man wenn da könnte man genauso gut jetzt eine schöne Oberfläche dazu machen, wie das dann aussieht, wie bei Threema, wo ich einen Schlüssel austausche, wo ich mir ein Schlüsselpaar erzeuge. Das ist, glaube ich, nicht das Hexenwerk. Also sprich, es ist kein Problem der Infrastruktur, sondern vielleicht doch ein Problem der Awareness und der Tatsache, dass es noch nicht die schönen Tools gibt. Genau. Ja. Das heißt, dieses Internet 2.0, was dann Sicherheit von vornherein mit eingebaut hat, wird natürlich nie passieren. Ja. Aber ist auch nicht nötig, Ihrer Meinung nach? Nee, das ist auch nicht notwendig. Okay. Also ich halte viel davon, von dieser Ende-Ende-Sicherheit. Ja? Mhm. Wenn ich Daten vertraulich übertragen will, dann müssen wir beide eben dafür sorgen. Dann sagen wir, okay, wir legen irgendein Verfahren fest, wo wir beide auch sicher sind, dass das dann für uns beide hinreichend vertraulich dann ist. Aus Rechenpowers-Gesichtspunkten, ne, HTTPS braucht durch die ganze Schlüsselverhandlung sicherlich mehr Rechenleistung als normales HTTP. Mhm. Ist das noch ein Problem für die Server heutzutage? Mhm. Fällt nicht ins Gewicht, oder? Mhm. Wird eh in Hardware gemacht, vermutlich. Das fällt nicht ins Gewicht. Okay, also eigentlich gibt es keinen Grund. Ne. Und da ist, also gerade da ist es ja auch Standard, nicht HTTP zu verwenden, wenn ich zum Beispiel meine Bankdaten bearbeiten will, sondern HTTPS. Gut, klar, für so sicherheitskritische Sachen sicher. Ja. Aber dass jetzt alle immer grundsätzlich HTTPS machen, davon sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weg. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, gibt es einen Grund, das nicht zu tun? Eigentlich einen Grund gibt es ja nicht. Ne? Ja. Ja. Und genauso gut könnte ich das bei E-Mail auch machen. Es gibt keinen Grund dazu, das nicht verschlüsselt zu machen oder zumindest signiert. Ja, klar. Kommt es irgendwann oder sind wir zu faul dazu als Nutzer? Ich denke schon, dass es dazu kommt. Hoffe ich doch. Ja, klar. Ja. Ja. Ja. Also die größere Schwierigkeit ist nicht so sehr einzuführen, die Sicherheit auch einzuführen, sondern die größere Schwierigkeit ist ja im Prinzip, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt Sicherheit einführen will, woher weiß ich denn, dass auf der anderen Seite wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt? Ja, das ist halt die Schlüsselaustauschproblematik, ne? Ja, aber woher weiß ich denn, dass es wirklich Ihr Schlüssel dann ist? Ja, klar. Ja? Ja. Also das macht Threema halt cool, ne? Durch den Barcode, wo ich wirklich das andere Telefon in die Hand nehmen muss und dann wahrscheinlich den Typ dazu auch sehe. Naja, mittlerweile gibt es ja dann auch schon andere Sachen, dass man es abfotografiert und ihn dann zuschickt oder sonst irgendwas. Ja, stimmt. Und wieder eins. Gut, aber da muss man sich anstrengen, sage ich mal, dass man es unsicher macht. Ja, sozusagen der Default. Die Idee ist schon, dass man sich trifft und dann es abscannt und dann hat man den Schlüssel. Ja. Also quasi ein Kanal, der nicht übers Netz geht. Genau. Ja. Naja, spannendes Thema. Habe ich irgendwas vergessen? Wollen Sie noch irgendwas ergänzen? Ich denke, wir könnten wahrscheinlich nur 4-5 Stunden hier sitzen, dann wird das Band auch voll. Aber klar. Nee, klar. Ich meine, es ist ein Thema, wo ja, das irgendwie nicht aufhört. Und also ich habe da so ein gesundes Halbwissen dazu, bin ja auch Softwerker. Aber bei den Details hört es dann auch irgendwann auf und ich habe halt versucht, jetzt in dem Gespräch auch so ein bisschen auf die Dinge einzugehen, die mir auch selber unklar sind. In der Hoffnung, dass das bei den Hörern dann genauso ist. Ich habe ja noch nicht mal ein Halbwissen. Sag jetzt nichts dazu. Ja, würde ich wirklich sagen. Also ich denke, zu einigen Bereichen kenne ich mich sicherlich aus, aber es geht mir ähnlich wie damals. Ich habe auch Mathematik, ich habe Mathematik studiert und ich habe deswegen Mathematik studiert, weil ich der Meinung war, wenn ich das Studium beendet habe, dass ich weiß, was Mathematik ist. Ja, genau. Ja. Und das war nicht so. Dem war absolut nicht so. Ne? Macht ja aber nichts, weil sie jetzt eh was anderes das macht auch nichts. Nee, das macht auch nichts. Es war einfach schön festzustellen. Ich vergleiche das immer gerne damit. Also das, was ich an Mathematik gelernt habe, wenn man die Mathematik mit der Erde vergleicht, dann habe ich wahrscheinlich so ein 5 cm tiefes Loch gegraben. Ja. Na gut, dann hoffen wir, dass dieses Gespräch unseren Hörern das Internetwissen von 2 auf 3 Zentimeter erweitert hat, um bei der Analogie zu bleiben. Ja. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. Dankeschön. Ja, das war's. Wie üblich bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei unserem Gast Arnold Nipper. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Auf omegatau-podcast.net könnt ihr die Episode raten zwischen 0 und 5 Sterne. 5 gleich supergeil, 0 gleich nicht so toll. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht so arg viel. Ja, was ich am Anfang noch vergessen hatte, im Rahmen dieser kleinen Reise von Frankfurt über Bingen nach Wiesbaden, war ich dann hinterher noch bei dem Ganzohrtreffen bei Martin Rützler in Witten an der Uni Witten-Herdecke. Und da gab es mal wieder den Ganzohr-Workshop, Podcaster-Workshop, Wissenschafts-Podcaster-Workshop. War sehr spannend, nette Leute getroffen, hat sich gelohnt. Auch wenn dann die Heimfahrt noch ein bisschen dramatisch war, weil die Bahn mal wieder nicht richtig mitgespielt hat, verspätungstechnisch. Naja, jedenfalls solltet ihr euch vielleicht mal den Ganzohr-Podcast anhören. Auf Radio Mono, Martin Rützlers Podcast, gibt es da entsprechende Episoden, die den Workshop, im Prinzip, wir haben den kompletten Workshop aufgenommen, da könnt ihr da im Prinzip nochmal im Nachhinein live, also nicht live, aber quasi vollständig dabei sein. Gut, ansonsten, ihr wisst ja, Facebook, Google+, Twitter könnt ihr uns folgen. Ich kündige da auch die meisten Episoden vorher an, sodass ihr Fragen stellen könnt. Freue mich da auch immer über Feedback. Nicht nur ich, wir. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.